In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Hier ist Dieter. Es geht schon wieder los. Beruhigt euch doch mal. Ja, ja. Mann. Ich hab so Angst. Wovor? Dass es die letzte Ausgabe ist, weil er wirklich einen fucking Gehirntumor hat? Ja. Es kann auch sein, dass ich keinen Gehirntumor habe und vielleicht was ganz anderes, vielleicht irgendwas, was ich schon lange gesucht habe, wiederfinde. Man weiß es ja nicht. Na, weißt du es, was da alles so durch die Nase sich den Weg bahnt, wenn du schläfst? Wer weiß, was die Meli mir da schon alles reingesteckt hat, was da alles rauskommen wird. Sie totlacht. Boah, die lacht sich wirklich kaputt. Ich liege da morgen und dann kommen da Dinge raus. Oh, nee, morgen ist das ja gar nicht. Das ist ja am Donnerstag. Dann kommen wenn ihr da es hört, dann ist es morgen. Dann kommen Dinge ans Tageslicht, im wahrsten Sinne. Ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben, glaube ich. Ja. Es ist, selbst wenn ich überhaupt nichts hätte, über was ich mir Sorgen machen müsste, wäre ich, glaube ich, aufgeregt, wenn ich wüsste, mir guckt jemand dahin, wo mir sonst niemand hingucken kann. Das ging mir einfach so selber hingucken auch so. Kannst. Doch, Joe Rogan kann das. Nee, aber das ist wirklich, jetzt merke ich das erst. Ja. Als man mir damals in den Arsch geguckt hat mit den Hämorrhoiden, wisst ihr ja noch, haben wir Hämorrhoide, haben wir ja damals extra eine Folge gemacht. Das war schon merkwürdig, vor allem, weil die das mit so einem oldschooligen Guckrohr machen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Warum man mit einem Leuchtstab, also warum man sich so einen Leuchtstab ins Arschloch schiebt, um da durchzugucken, um die Hämorrhoiden, man, die kann ich ja ertasten. Jetzt glaube ich, die sind pervers. Jetzt. Ich glaube, das war gar nicht einfach von Nutzen, das war einfach nur, um dich mega zu trollen, weil so eine Podcast. Nee, die sind pervers. Jetzt überleg dir doch mal, guck mal, hat jemand von euch Hämorrhoiden? Mm-mm. Leider noch nicht. Okay, aber ihr wisst schon, wie das so ungefähr ist. Hast du jeden oder aus? Weiß ich nicht. Und am Ende können wir uns in 90 Minuten wieder anhören, dass die Sendung schlecht war, weil es zu niveaulos war. Dann erzähl das, über das deine ist, Hämorrhoiden. Da könnte ich schon wieder, das ist, also, oh, nee, komm. Das ist ein ganz neues Niveau, was hier erreicht wurde, empathiemäßig. Da erzählt er mir vor der Sendung, der kann das nicht. Ich möchte doch kurz mal nur was herausarbeiten. Aber weil dir es nicht eingefallen ist, wie das beim Hämorrhoidenarzt ist. Du kannst mir doch nicht vorwerfen, dass wir beide nicht gleich emotionstot sind. Darum geht es doch jetzt gerade gar nicht. Aber ich möchte doch nur sagen, dass ich mich zu Unrecht behandelt fühle von dir, wenn du über mich sagst, das kann der nicht. Ja, ist ja auch richtig. Jetzt, aber was viel wichtiger ist. Aber kannst du nicht ist, einfach sagen, Chris, es tut mir leid, wir beide sind emotional auf demselben niedrigen Niveau. Wir sind beide emotional HSV. Ich bin sehr emotionaler Mensch. Es ist halt bei manchen Leuten juckt es mich, bei manchen nicht. Also ich habe doch bei dir immer Emotionen gezeigt, wenn es drauf ankam. Das stimmt wohl, ja. Ja. Also was hatten wir schon für tiefgehende Gespräche? Ja. Das stimmt tatsächlich. Ja, man muss sich mich eigentlich so vorstellen wie Calvin Gastelum von der UFC, der im Training regelmäßig auf die Fresse bekommt, aber immer wenn es drauf ankommt, dann teilt er aus. So ist es mit meinem emotionalen Leben eigentlich. Du bist eigentlich der Anti-Held der Podcast-Szene, könnte man auch sagen, oder? Es gibt keine Podcast-Szene. Ich bin der Podfader. Das bin ich. Der Podfader? Ja, Naja, klar, weil du immer von der Toilette sendest, deswegen. Nee, aber Podfather finde ich gar nicht schlecht. Den Titel kann man sich mal geben. Ja, er mit, ja, du bist auch der Podfather. Küss meine Hand, Pocho. Küss deine Augen. Die auch. Erst die Hand, dann die Augen. Und dann wieder von vorne. Jetzt pass mal auf. Ich muss es jetzt nochmal erklären. Wenn du beim Proktologen bist, schiebt der dir ein Rohr in den Arsch. Das kann man vergleichen mit diesen Silvester-Raketen, die man in den Boden steckt. Ich stelle mir gerade vor, wie eine Rakete in den Arsch geschoben kriegt. Also gerade hast du mich bei der Situation bei Soldat James Ryan, wo Tom Hanks da dieses Rohr in den Sand steckt, um diese Bresche zu sprengen. Ich stelle mir immer das Gefühl wahnsinnig vor, wenn einer zufällig einfach mal denkt, ach, da höre ich mal 2 Minuten rein. Und die denken, original, die sind in der Irrenanstalt, wir haben rausgekommen. Dabei ist es was ganz Normales. Ich will doch nur wissen, warum, ich saß auf dem Klo, jetzt bring es mal auf den Punkt. Ich saß auf dem Klo, hatte Blut im Stuhl und hatte dann auch, als ich mir das Arschloch hinten abgewischt habe, eindeutig die Hämorrhoide gespürt. Zuerst dachte ich, warum auch immer, das wäre eine Erdnuss oder so, keine Ahnung, schlecht verdaut. Ich habe ich versucht abzupulen. Das ging nicht. Dann habe ich mich ach ey, dann habe ich mich Güte. In der Hocker gesetzt und mit so feuchtem Klopapier die ganze Zeit gewischt und wollte es original rausziehen. Es tat nicht mal weh, aber es geht nicht. Es geht, natürlich geht's nicht, ist ja logisch. Das war aber ist schon länger her, muss ich dazu sagen. Und als das dann so extrem gebrannt hat, also ich habe das noch bestimmt 2 Jahre mit mir rumgeschleppt. Man muss halt immer beim Aufwaschen abwischen, nicht beim Aufwischen, aber beim Abwischen muss man tierisch aufpassen. So ist es richtig. Weil da oft, sag ich mal, in Falten was stecken bleibt, was sonst eigentlich weggewischt worden wäre. So, jetzt. Kotmasse bleibt da in Kotmasse, genau. Das, gerade wenn es ein bisschen flüssiger ist, muss man da richtig gut nachspülen. So entstand dann natürlich auch die Idee in der Dusche, sich damit einfach direkt zu beschäftigen. So, jetzt pass auf. Jetzt merkt man also, das brennt immer mehr und es ist wirklich höllisch gewesen. Es war, ich weiß nicht, doch ein Mallorca-Urlaub war das. Hattest du mal Durchfall? Nicht mehr laufen. Da konnte ich nicht mehr laufen vor Schmerzen. Dann habe ich gedacht, das geht so nicht weiter, ich gehe jetzt zum Proktologen. Und ich kann euch sagen, das ist ein Move, das ist eigentlich unfassbar, dass ich mir das getraut habe. Aber ich habe es gemacht und dann sind original diese Stühle, die man sich so aus schlimmsten Albträumen zusammengesponnen hat. Man muss seine Beine hochlegen wie eine Frau beim Frauenarzt. Und fuck holt you, der Alter, das echt jetzt? Ohne Scheiß. Also fuck du musst you. Jetzt nicht total spreizen, aber sag ich mal so im, was ist das? Also, du hast doch 25 Grad Winkel, so ungefähr, auseinander. Okay, ja. Du hast doch hier James Bond gesehen, als der die Eier massiert kriegt von Le Chiffre in Casino Royale. Nee, achso, ich dachte, gesehen. Wo er da auf der festgeschnallt ist und der Messer genau. immer näher kommt. Nee, das ist ja ein alter Sean Connery. Das habe ich gesehen. Sean Connery Film. Ja, Sean Connery. Aber der, als der die Eier von Le Chiffre massiert bekommt. Der übrigens ein weitgehender Verwandter von Bitoncourt ist. Und, auf jeden Fall. Ich stehe für dich auf dem Schlauch, was du gerade erzählst. Nein, auf jeden Fall. Is prime. Now we. Auf jeden Fall sitzt er da auf dem Stuhl und lässt die Eier runterhängen. Und beim Proktologen ist das. Das ist aber auch, dann legst du die doch auch in so einen Teil rein, in deine Beine. Die werden doch hochgelegt, deine Beine. Die hältst du ja nicht in der Luft. Nein, ach so, jetzt weiß ich, von was du sprichst. Ja, ja, genau, da sind halt auch so Schalen, so kann man das ja, genau. Ja, genau. So, aha. Dann legst du das dann hin und jetzt kommt der mit seinem Rohr, wo du dir echt denkst, was doch, macht Mann, der das denn mit dem? Schlechter Porno, wie macht der denn? Durchmesser hat denn das? Von so einem 2-Euro-Stück? Nein. Ein bisschen weniger, würde ich sagen. Kennst du das nicht hier, wenn du beim Supermarkt diese Raketensortimente holst, dann ist meistens so eine lange Stange drin, die ein bisschen dicker ist als Mentos, aber nicht so breit wie eine Smarties-Rolle. So ungefähr zwischendrin. Ja. So, und das schiebt der, aber das ist mittlerweile schon Hightech, muss man dazu sagen. Das hat nämlich vorne so eine Art Leuchtring. Sprich, das ist ein Kuckrohr mit vorne Flutlicht. Also das schiebt der dir dann hinten rein und dann frage ich mich immer, was guckt der denn da jetzt? Der sieht doch außen, was da abgeht. Ich konnte es ja immer spüren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich, also so tief war ich wirklich nicht drin. Das hat man von außen gespürt. Und dann kommt das Geilste. Dann kommt so ein, mich hat's, das ist was ganz anderes, aber mich hat's an diese Dinger erinnert mit den HNO-Ärzte, die ins Ohr gucken. So ein Ding nimmt er dann und schießt dir ein Gummi über die ach, das Ding, ja, das hast du erzählt. Das ist mal, und dann hast du das Gefühl, dass du immer scheißen musst. Also das geht dann bestimmt 12, 13 Stunden lang, dass du denkst, du musst scheißen. Aber es ist halt einfach, weil da diese Hämorrhoide praktisch abgezwirbelt wird, denkst du, hinten hängt ein Stück Kacke. Und da saß ich. Ich habe mir ja alle 4 Hämorrhoiden wegmachen lassen, die ich hatte. Und dann habe ich ein komplettes Buch auf dem Scheißhaus gelesen bei diesen 4 Operationen. Weil ich immer stundenlang da saß und dachte, wann passiert's denn endlich? Weil irgendwann fällt die Hämorrhoide ab. Kein Scheiß. Das hast du mal bei WhatsApp erzählt, stimmt. Jetzt ja, das kann auch man mit dem Buch. Ja, das ist wirklich, also man geht hattest da nicht du, unbedingt hin, als wenn du noch, man nicht muss. Als du noch Hämorrhoiden bestückt warst, hattest du da mal so richtigen Bierschiss? Das muss ja die Hölle sein, oder? Das tut ja nicht immer weh und das ist ja auch nicht immer so nervend. Ich habe das Gefühl gehabt, Salzwasser ist ganz schlecht. Also hast du eine richtige Beziehung zu jeder einzelnen Hämorrhoide aufgebaut oder mochtest du eine mehr als die andere? Das ist mir jetzt zu humoresk, Pocho. Das ist so ein ernstes Thema. Da kann ich keinen Witz drüber machen. Wenn du das mal hattest, ja. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du im Ausland jemanden erklären musst, dass du Analcreme brauchst? Ja, geh mal in eine spanische Apotheke. Und erklär dem, dass du Creme für den Arsch brauchst. Das ist das Erniedrigendste, was ich je hab machen müssen. Ich bin rein und sagte. Für mich ist das auch immer schlimm, wenn ich die XXL-Kondome holen muss. Dann, die gucken dich immer so Gott, doof Pacho. An. Dann, ne? Haben sie vom Fums schon angerufen, ob der mitmachen willst, oder? Ich sag doch, wir erleben Pocho gerade in Prime. Wirklich. Du das hast nominiert, du bist selber schuld. Also, ja, man merkt es, stimmt. Sind die Star-Allion hier. Gleich heißt Pocho noch, er hat wieder. Sich nichts vorzuwerfen. Besser kann er es nicht machen. Also, Ich nehme Pocho heute wieder. So, jetzt, ich bin dann zu diesem spanischen Apotheker und sagte, Facto Acut. Una anerkennt, por favor. Meine Herren. Also, Facto Acut, dachte ich, ist eine international bekannte Creme. Und du sagst, Facto Acut, please. Und dann sagt er, nee, weiß nicht. Und dann, na, was sagst du dann? Ich habe nicht Anal Pastete Anus gesagt. Cream. Anus Cream. Nee, ich habe dann so Hämorrhoide gesagt. Hämorrhoide. Ja. Er dachte wahrscheinlich auch, oder der wusste natürlich genau, was ich will und dachte sich, mal ja. Gucken, wie weit ich das Spiel hier treiben kann. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann so eine Creme bekommen. Ich glaube, das war einfach nur Nivea anders verpackt oder so. Also es hatte null Wirkung. Facto Acut hatte damals die beste Wirkung, aber das gab's da bei dieser spanischen Apotheke nicht. Dann habe ich mir die Creme rangeschmiert, das hat aber auch nichts mehr geholfen. Und dieses Salzwasser gepaart mit Schwitzen und viel Laufen, das war die Hölle auf Erden. Und deswegen bin ich zum Proktologen. Alles andere war aushaltbar. Wobei mein Schwager, fällt mir gerade ein, der hat mal so schlimm Hämorrhoiden gehabt, der konnte nur auf dem Bauch liegen. Wahnsinn. Lass mal den mal einladen in der Sendung. Mhm. Ja. Der ist hoffentlich nicht so humoresk wie ich. Nee, das kann ich fast ausschließen. Der läuft immer mit so einem Lonsdale, heißt das überhaupt so? Wie heißt Lonsdale. Das? Ja, Lonsdale. Lonsdale. Ich weiß gar nicht, wie die Scheiße heißt. Mit sowas läuft er immer rum und Kommando Cannstatt T-Shirt oder Pulli. Ist der so, also, oder was? Nein. Ich glaube, es ist jemand, der versucht damit, was versucht er damit? Sich selber in eine bestimmte Szene zu rücken, der eigentlich. Ja, aber wer will denn in diese Szene? Ja, oh, eine ganze Menge. Die das Leute, ist die. Ja. Chris, ich brauche jetzt nicht nochmal über meine Familie hier. Gerade von. Ja, stimmt. Und dann fange ich auch nicht an, über meine zu reden. Das ist, glaube ich, besser für alle Familien. Ich denke auch, hören. Ja. Ja, also auf jeden Fall, Donnerstag wird ein wichtiger Tag. Da geht es dann zum Neurologen, da wird gecheckt, ob da oben in der Birne alles halbwegs, sagen wir, da ist, wo es hingehört. Und ich hoffe, mir hat ja einer geschrieben auf Twitter, dass er das Gleiche hatte und er musste dann eine Hirnwasseruntersuchung über sich ergeben lassen. Fuck you, Alter. Ohne Scheiß, ich will gar nicht, ich habe es nicht gegoogelt. Ohne Scheiß, ich habe dann, nee, das google ich nicht, vergiss es. Nee, lass das lieber. Ich gehe einfach hin und sag, eigentlich geht's schon wieder. Ja, es wird schon nicht so schlimm sein. Hirnwasser. Wir sind ja bei dir. Im Gesamten Solange ich überlebe, nehme ich alles mit. Also das ist ja auch eine Bereicherung für diesen Podcast. So muss man es mal sehen. Da muss man sich auch einfach mal opfern. Für das große Gehirntumor. Ja. Aber hast du dir schon Gedanken gemacht, wie deine Farewell-Address-Sendung aussieht? Was passiert da? Das heißt, Homecoming, wirst du da endlich mal kiffen? Ja. Na, also sobald ich die Diagnose Tumor habe, gehe ich sofort gehe ich nach Stuttgart auf die Treppe da und hole mir alle Drogen, die ich finden kann. Ja. Also. Da hebe ich erstmal vom Sparbuch alles ab, was ich fürs Kind zurückgelegt habe, weil da habe ich jetzt auch nichts mehr davon. Und dann gehe ich ab. Boah, bist du gemein. Ach, jetzt hör doch mal auf, als ob ich das mache, die Hälfte lasse ich da. So, und dann gehe ich auf jeden Fall ein paar Drogen kaufen. Und mit 12 Euro kriegst du aber nichts, das sage ich dir, wie es ist. Naja, kommt doch an, bei wem du kaufst, Boccio. Ja, ist richtig. Weil aber ich kriegst du natürlich auch Avocado. Ja, oder ich gehe nach Langenhagen, da gibt es so Sachen. Wollte ich schon sagen, ja, bei mir ist der Kurs ganz gut, muss ich sagen. Null, ist der Kurs. Null, ja. Ja. Ja, also wie ich mir natürlich, also ich stelle mir das so vor, dass in dem Moment, wo ich eigentlich sterbe, möchte ich bitte, dass alle meine Podcasts in Endlosschleife übertragen werden, hier bei Dieter. Das muss praktisch rund um die Uhr, muss hier so ein Stream laufen mit Podcast-Folgen, die ich, bei denen ich dabei war. Und dann möchte ich, dass ein Frauenchor im Hintergrund so summt, so leise. Ich fände es auch noch gut, wenn dann alle anderen rausgeschnitten werden müssten. Denn das ist dann ja insgesamt bei 24 Stunden nur 12 Minuten, aber die Arbeit muss ja auch keiner machen, Pocho, das fällt nicht groß auf. Ich stell mir, kennt ihr die Szene bei Kevin allein zu Hause, wo Kevin in die Kirche geht? Ja, natürlich. Dieser Kinderchor, den möchte ich gerne immer hören, wenn mit dir redet. Es gibt ja übrigens noch Leute, die glauben, dass ich STR zu zweit mache. Der andere nur nie zu Wort kommt. Und es ist wahr. Es ist immer jemand vorne. Da ist wirklich jemand, der immer wartet, bis ich ihn anspreche. Ach ja. Ach ja, ja. Cool, dass wir wieder da sind. Mensch. Das waren noch Zeiten, als ich gewartet habe, bis ihr mich ansprecht. Das war schön. Aber wo ansprechen? Ein bisschen erinnert mich Pocho gerade an Joshua Kimmich. Überemanzipiert, möchte ich fast sagen. Oh. Überemanzipiert. Mhm. Oh, ist er leicht, ich Kritik zu hören? Ich gebe zu, Pocho, du performst genauso wie Joshua Kimmich jede Woche. Ja. Aber ein wenig überemanzipiert. Ja, okay. Ich muss sofort was nachholen, was ich letzte Woche vergessen habe. Und ist mir total egal, Chris. Ich habe Post bekommen vom Neon René. Und zwar wirklich schöne Post. Die sollte ich eigentlich letzte Woche schon verlesen. Und da ist es irgendwie untergegangen. Jetzt hole ich sofort zu Beginn der Sendung nach, weil das wirklich, das ist ein schönes Angebot. Und denkt mal drüber nach. Hört mal zu erstmal. Hallo Jungs. Nachdem ich mir gestern den Hampelmann soll das heißen, das ist nur falsch geschrieben. Jetzt, das ist natürlich Autokorrektur. Nachdem ich mir gestern den Hampelmann von der Weser 90 Minuten von nahem ansehen durfte, kann ich Ricky nur zustimmen. Kohfeldt ist ein richtiger Affe und ich musste die ganze Zeit an euren Podcast denken. Das sind schon mal zwei super Sachen. Also, finde ich gut. Dabei kam mir auch eine Idee für den Fall, dass ihr überhaupt Bock habt. Am Wochenende vom 23. Februar ist das Rückspiel Bremen gegen Stuttgart. Hättet ihr nicht Bock, eine gemeinsame Dieter und Tour zu machen? Für Chris ist es nach Bremen nicht so weit. Ja. Nach Bremen haben wir, also da sind einige Autokorrekturfehler drin, die bitte ich jetzt zu entschuldigen. Nach Bremen haben wir aufgrund des Mercedes-Werks eine Top-Flugverbindung und für Pocho finden wir sicher auch eine gute Möglichkeit. Ja, da zweifle ich noch dran. Ich habe etliche Freinächte für Hotels durch meinen Job und könnte euch zumindest die schenken. Ja, so, dass nur die Kosten für Anreise, Karte und ein wenig Getränke oder Shisha bzw. Drogen und Nutten übrig bleiben. Eure Reiseleitung könnte ich gerne übernehmen. Hey, und Siri, erinnere mich, wenn ihr Bock habt, die Stadt bzw. die Kneipen, er meinte wahrscheinlich die Kneipe, zeigen, je nachdem, wonach euch ist. Vielleicht habt ihr ja Nein, Lust. Das war, glaube ich, auch. Meinst du, da gibt's mehrere in Bremen? Oder was? Zwei gibt's, weiß ich. Ach so. Vielleicht habt ihr vielleicht habt ihr ja Lust, ansonsten auch nicht schlimm. Macht weiter so, ihr wart und ihr seid der Hammer. Ich küsse eure Augen. Das ist ein schönes Angebot vom Neon René. Und ich würde mal sagen, es ist nicht abgelehnt meinerseits. Also, mir egal, ob wir da Stuttgart oder Bremen oder sonst irgendwen gucken. Aber im Rest, Ladies and Gentlemen, ich bin dabei. Jetzt muss ich erstmal überleben. Ich bin dabei. Jetzt lasst mich erstmal die nächste Woche überleben und dann gucken wir mal, was da möglich ist in Sachen Flugverbindung. Pocho wäre das für dich auch eine Option. Wann ist das, am 23. Februar? Du hast sowieso mal die Gegend. Also ich muss gucken, wenn ich da Urlaub kriegen kann und so, dann könnte man... Ja, es kann ja auch ein anderes Datum sein. So. Jetzt mal ganz ehrlich, ich würde das, wenn ich mal was hier zum sagen dürfte, ich würde das gerne vielleicht mit dem einjährigen Dieter-Jubiläum verbinden. Das wäre nämlich am 14. März. Und du sagtest es ja bereits, der Gegner ist doch eigentlich scheißegal, gegen den da Bremen spielt. Das ist doch nur, weil wir da umsonst ins Hotel können. Und da möchte ich vorher auch noch wissen, in welches Hotel, wenn es geht. Also nicht, dass ich da ankomme. Aber ganz im Ernst, wenn der Augsburg gegen Bremen spielt, ey. Ja, okay, ja. Aber weiß ich nicht. Wir fahren doch da nicht hin wegen Fußball. Also, genau, wie derselbe Grund, warum wir diesen Podcast nicht machen. Ich guck mal, was da ansteht. Ey, also eher, Neon René. Oh, ich bin dabei. Für mich natürlich echt, ey, ich fahre mit dem Auto und... Wie weit ist denn der Flughafen von der Stadt entfernt? Weiß das jemand von euch? Ich glaube, da ist jeder Punkt voneinander nur 12 Kilometer höchstens entfernt. Boah, ist ja verrückt. Zur Not landest du in Hannover, wir fahren zusammen. Das gibt die Möglichkeit, ja, die gibt's auch. Das ist ja gar kein Thema. Ich habe durch Zufall den exakt richtigen Spieltag hier angeklickt, der dann praktisch am 14. März stattfinden würde. Ich habe einfach gedacht, ich klicke jetzt hier mal auf den 25. Und Spieltag. Man kann dann auch beim Hin- oder Rückweg, können wir auch noch mal beim Mode-Outlet Bremen vorbeischauen. Da habe ich letztes Mal, glaube ich, den Rekord geknackt. Das Kind musste den Kinderwagen schieben, weil die Tüten überquollen. Ich finde es toll, ja, ich finde es schön. War am Samstag neben dem Hambi noch im Nike-Outlet-Store, also das war auch toll. So, jetzt haben wir das Problem, dass am Dieter Geburtstagswochenende Bremen gar nicht in Bremen spielt. Scheiße, so, und danach? Macht ja nichts, genau. Es gibt ja noch einen 27. Spieltag. Da würde Bremen dann gegen, jetzt haben wir das Problem. Fuck gegen you, Mainz spielen. Leck mich am Arsch, Alter. Nee, Mainz können wir nicht machen. Jetzt gucke ich mal kurz, was das am 25. Spieltag für eine Partie wäre. Das war doch Schalke. Nee, Mainz können wir nicht machen. Nee, das geht nicht. Schalke wäre am 9. Schalke ist schön. Ja, das wäre 5 Tage vor ein Jahr Dieter. Ja, das kann man durch. Dass wir das schaffen. Ja. Aber Das wäre vielleicht eher eine Option, der 9.3. Vorausgesetzt, die Hotelgutscheine gelten auch für 9.3. Ja, natürlich. Ansonsten machen wir das am 23. Februar. Also ich bin dabei. Und ich weiß nicht, wie Pocho das macht, wenn du auch nach Hannover fliegen willst. Ich finde Fliegen immer übertrieben nervig. Ich würde mit dem Zug fahren. Aber ab Hannover nehme ich jeden mit. Ja, ich würde mit dem Zug fahren dann, glaube ich. Gibt es bestimmt eine schnelle Verbindung zwischen Köln und Hannover. Apropos Zug fahren. Ja, gut, ja, ich wollte mir... Wenn nicht wieder jemand... Und es ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn einer dann da mit dem Auto unterwegs ist. Dann sind wir so zum ein bisschen... Weißt du, wenn Pocho muss um 10 Uhr morgens zum Zug, dann fahren wir da kurz hin. Gab es da nicht sowas wie eine S-Bahn oder so in Bremen? Bestimmt. Du warst doch da. Ich war in Bremerhaven. Aber ich war auch in Bremen, stimmt, einen Tag. Eine S-Bahn, eine Straßenbahn gibt's da. Na, das reicht ja im Zweifel. Ist ja keine S-Bahn. S für S-Bahn steht ja für Superbahn, das wissen wir ja alle. Das steht für Superbahn, ja. Nee, ich wollte ja übrigens heute Tickets kaufen für eine Zugfahrt nach Berlin. Oh, ich habe gelesen bei Twitter. Ich habe deinen Rage. Wie hast denn du das schon wieder gelesen? Das war doch eine interne Konversation, die ich da geführt habe. Das Problem ist, dass wenn du etwas favorisierst, ich das in meine Timeline gespielt bekomme und ich natürlich dann jemand bin, wenn ich sehe, dass da ein Thread draus entstanden ist, ich mir natürlich die ganze Unterhaltung mir dann reingaffe. Ne? Ja, es ist halt so, normalerweise kostet so eine Zugfahrt nach Berlin für 3 Personen 150 Euro. Aber das ist dann schon erste Klasse Frühbucher. So. Und jetzt, weil ja Weihnachten ist, hat sich die Bahn gedacht, Mensch, da machen wir einfach mal fast das Doppelte aus der Summe und verlangen jetzt 300 irgendwas für so eine Park Tour. You. Ja, ohne Scheiß. Also das ist eine Fahrt. Da habe ich auch gedacht, ey, seid ihr eigentlich noch ganz dicht in der Birne? Und das ist halt einfach nur Abzocke, weil die halt wissen, die Leute wollen Weihnachten nach Hause, beziehungsweise von mir aus dann mal eine Städtetour machen, wobei die meisten wollen wahrscheinlich nach Hause. Und das nutzen die aus und schlagen da einfach mal über das Doppelte drauf auf den eigentlichen Zugpreis. Und da bin ich wieder genau in dem Punkt gewesen, wo ich der Meinung bin, sowas gehört halt einfach in staatliche Hände. Das geht nicht, dass es da so ein Scheißladen gibt. Und ich wäre, das muss ich dazu sagen, ich wäre sogar bereit, 300 Euro für so eine Strecke zu fahren, weil es halt viel entspannter ist als mit dem Auto oder mit dem Flugzeug. Aber nee, ich wäre nicht bereit, 300 Euro für eine Zugfahrt zu bezahlen nach Berlin. Es ist wahnsinnig entspannt. Also 300 Euro für eine Zugfahrt? Ja gut, vielleicht, das sage ich immer wieder, vielleicht macht es mir deswegen mehr aus, weil ich ja jeden Tag fahre. Vielleicht ist es deshalb, dass es mich eher stört. Ja. Weil ich bin da auch ganz empfindlich, was so Staus angeht auf Urlaubsreisen. Da drehe ich völlig am Rad. Dafür hasst mich meine Familie auch immer. Die sind bereit, mit mir lieber um 1 Uhr nachts loszufahren, damit sie den Stau aus dem Weg gehen. Damit sie dir aus dem Weg gehen. Und auch mir, weil sie dann einfach einschlafen, wie das stimmt. Ja, nee, 300 ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, aber ich würde zumindest nachdenken, wenn ich auch einen gewissen Komfort dann hätte, beziehungsweise natürlich kommt dazu, dass es dann nicht immer pünktlich fährt, das Ding. Gibt ja schon noch so ein paar Schwierigkeiten bei der Bahn, würde ich mal sagen. Deswegen finde ich ja auch diese Erhöhung überhaupt nicht gerechtfertigt. Eigentlich sollten sie da den Leuten entgegenkommen und sagen, hey, wir ficken das ganze Jahr blöd rum und ihr kommt nicht da, wo ihr hin wollt, schon gar nicht pünktlich. Komm, an Weihnachten, jede Fahrt 50 Euro, egal wohin. So, sowas würde ich zum Beispiel machen. Ich habe erst eine B5 aktuell, nicht Doku, sondern so ein Beitrag gehört, dass es durchaus legitim ist, über die Deutsche Bahn zu lästern, sich darüber lustig zu machen, wie unregelmäßig pünktlich die Bahn kommt, aber in Anbetracht des, wir haben das komplexeste Zugnetz der Welt und dafür, wenn man jetzt irgendwie in Bangladesch Zug fährt und da gibt es halt nicht so ein komplexes Zugnetz, da kommen die Züge noch viel später, unpünktlicher. Und also das ist schon eine Leistung, dass bei uns die Züge in Anführungsstrichen nur so wenig zu spät kommen, weil das eigentlich da schon fahren die ziemlich denn häufiger? Komplex ist. In Bangladesch. Zum Beispiel, hätte ich jetzt gedacht, dass da mehr Zugverkehr ist als, das ist das, was mich stört, nicht, dass sie spät kommen, sondern dass du dann, wenn der Zug zu spät kommt oder ja, du einen Anschlusszug verpasst, ewige Wartezeiten hast. Weißt du, ich kann ja damit leben, wenn ein Zug eine Viertelstunde Verspätung hat, aber wenn das bedeutet, dass ich danach in Frankfurt am Bahnhof plötzlich 2,5 Stunden warten muss, dann kotze ich halt ab. Also das ist halt immer so für mich das Hauptproblem. Nicht die 10 Minuten Verspätung, mein Gott. Mit dem ICE brauche ich nicht mal 3 Stunden nach Hannover, Hauptbahnhof. Ach, geil. Wieso habe ich dich denn nach Berlin geschickt? Ich wollte nämlich gerade auch sagen, Mensch, hier habe ich schon eine Verbindung für 29 Euro. Ja, ja. Aber jetzt sehe ich, es geht nach Berlin. Was kostet die Zugfahrt? Wenn ich zweite Klasse nehmen würde, 20 Euro. Ach komm, dann nimmst du mal erste Klasse, komm. Nee, da subventionieren wir dir auch noch was. Ich brauche nur mal, wo ich mich hinsetzen kann. Ich bin Soldat. Ich brauche nur mal. Da kannst du auch S-Bahn surfen. Nein, aber ernsthaft. Das habe ich noch nie gemacht. Setze dich auf so einen Prellbock von einer Lok. Aber wir können da sicherlich auch ein bisschen was, bis Februar ein bisschen was subventionieren. Oder? Ach, Quatsch. Doch, doch. Wir können nichts subventionieren. Du willst für 150 Euro Bruce Buffer dann auch noch, dass der Florian Kohfeldt ansagt im Bremer Weser Stadion. Da können wir nicht irgendwas anderes subventionieren. Wir müssen sparen. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ist es wirklich so? Also, ich habe hier eine Kostenrechnung mal aufgemacht. Ach so, wenn wir schon dabei sind, müssen wir uns gleich bedanken. Denn auf Patreon hat sich der Wolfschneider zu den Patreonen gesellt. Vielen Dank. Und er hat es sogar mit einer sehr großzügigen Spende getan. Und da verneige ich im Namen der kompletten Dieter-Fanboy-Gruppe hier mein Haupt und sage Dankeschön, lieber Vielen Dank, Wolfschneider. Toll. Ja, also das wäre, ich habe da ganz großes Unbehagen, wenn wir da so offensiv drüber sprechen. Weil das war eigentlich wirklich immer der Anfang vom Ende. Als nächstes mache ich dann einen Flyer beziehungsweise irgendein Video, dass das schon ankündigt. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Und diesmal ist mir das zu sehr mit dem Schicksal spielen, weil ich ja am Donnerstag diesen Neurologentermin habe. Oh, das ist was ganz Neues. Dann sagen wir so, wir haben das jetzt so nachgeguckt alles, aber bis Silvester reden wir jetzt nicht mehr drüber, dass auch gegebenenfalls deine Physiotherapie, die danach ansteht, noch gemacht werden kann. Oder ich verlege sie direkt nach Bremen, dann muss ich wieder Dann führt er mich da aus der Neurologie. Oder ich sehe Ricky jetzt irgendwie vor mir wie Jack Nicholson in einer Flug übers Kuckucksnest, weißt du? Ja, mit so einem Lumpen um. Jetzt frisst er schon wieder. Nö, da habe ich mir gesagt, das sage ich nicht. Ja, ich weiß, aber ich unterstütze den Kommerz nicht. Sonst kommt das wirklich noch so weit, dass ich hier so ein T-Shirt drucken muss. Nein, nicht. Ist vorbei die Zeit. Ist ruhig, Chris, dass du satt wirst. Guck mal, er sagt ja auch, ist ruhig. Satt wirst. Er reicht dir doch die Knabbertüte an. Also, jetzt nochmal abschließend zu der Reise. Bremen ist keine Entfernung. Wenn die Hotels bezahlt werden und mir eine Shisha versprochen wurde, ey, ihr habt mich. Ich bin wirklich dabei. 100 Pro. Ja. Bei mir liegt's nicht, aber ich verstehe eure Entfernung. Ich verstehe die Distanz bei euch. Das verstehe ich zu 100%. Chris, das Leben hat uns so oft ein Schnippchen gespielt, was solche Planungen angeht. Ja. Ich erinnere da an die großartige Klassenfahrt, oder? Nach WrestleMania, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber irgendwohin nach WrestleMania haben wir gesagt, Klassenfahrt. Da lief eigentlich schon die Planung. Matze Schwarz hat einen Handschuh schon ausgepackt und umgebunden. Sag mal, lebt der eigentlich noch? Jetzt mal ganz ehrlich. Matze Schwarz? Weil ich bin mal auf diese Wrestling Talk Radio Seite gegangen diese Woche, weil ich wirklich herausfinden wollte, ob der die Rechte noch an dieser Seite hält. Wolltest du einen neuen Podcast machen? Ja, wollte ich. Und da habe ich festgestellt, dass der überhaupt gar keine Sendung mehr mitmoderiert. Und ich erinnere da an diese schlimmen Bilder, die wir damals sehen mussten aus dem Krankenhaus. Ah, ja. Wrestling Talk Radio war seine Sendung. Das war sein großes Projekt. Jetzt gucke ich nochmal hier. Aber der war doch irgendwie bei Wrestling Infos oder so war der doch. Ah, da habe ich, involviert. Leider Gottes habe ich da. Nee, Matze Urs, hier ist er. 78 gefällt mir Angaben auf Facebook. Klicke ich gleich mal drauf. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass da jetzt... Chaka, hier, Chaka, das hat er doch immer gemacht. Chaka. Ja, was, dein Hashtag auch. Ah, er ist noch aktiv. Vor 29 Minuten hat er geschrieben, heute ist NBA 2K Playground 2 erschienen. Ich freue mich riesig drauf. Ja. Also, der hat ja komplett seine Interessen gewechselt. Das ist jetzt Gamer. Wieso das denn? Er war doch schon immer... Ah, jetzt hier ist wieder was. Let's play WWE 2K19 Showcase Mode. Oh. Und hier Brian goes WWE NXT vs. Chris Jericho. Gestern um 4.21 Uhr hat er es gespielt. Aber er ist auch großer NBA 2K-Fan. Warte mal, Matze. OS, so heißt er auf Facebook. Ist eine Computermarke übrigens. Jedenfalls ist tatsächlich eine Gefällt-mir-Seite, sehe ich jetzt. Es ist noch nicht mein persönliches Profil, sondern original eine Fan-Seite. Ja. Aber nicht auf Facebook, aber es ist eine Fan-Seite. Und dann steht Matze OS Computermarke. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade verdrückt. Schön. Ja, Mensch, viel Glück. Wollen wir mal das Thema, was uns alle wahrscheinlich in den letzten Tagen umtrieben hat, ansprechen? Aber was ist denn das für ein... Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Da ist so, Matze, hier ist er. Euer WTR-Team, Matze, steht's. Oh, jetzt sehe ich auch ein Bild von ihm, der hat abgenommen. Der hat abgenommen, wollte ich auch gerade sagen. Ja, aber hat nicht viel gemacht. Nee, es war nicht das Körpergewicht. Können wir jetzt sagen. Es waren die Gene, Matze. Tut uns leid, das Gewicht war es nicht. Es waren die Gene. Ich habe gestern eine neue Serie angefangen. Ja, was denn? Wir haben auch eine neue Serie angefangen, vorgestern. Ich bin mir sicher, dass du sie schon gesehen hast. Bei Pocho glaube ich, er hat sie nicht gesehen. Ich gucke da so wenig. Ey, ich habe dieses Jahr erst eine Serie zu Ende geguckt. Vier Blocks. Fick dich, wir haben vier Blocks angefangen. Ja, ich auch. Siehst du? Das gibt's ja gar nicht. Wir haben vorgestern vier Blocks angefangen. Ich kenn's nicht. Da geht's um fünf Blocks. Du hast fünf Blocks geguckt. Ja. Ey, ganz im Ernst, wie findest du diesen Mafia-Boss, der so nuschelt? Der hat Charisma, aber ich verstehe den oft gar nicht. Du meinst jetzt den Bruder von dem einen? Der mit der Glatze? Nein, eben den nicht. Eben den mit dem Vollbart, dem Mafia-Boss, der Boss da. Ja, den finde ich super. Aber den finde ich auch gut, aber ich habe oft Probleme, ihn zu verstehen. Das finde ich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber da sind wir schon bei dem ganz großen Problem für mich bei dieser Serie. Ich verstehe, dass es in Deutschland irgendwie nicht so gang und gäbe ist, dass man Dinge untertitelt. Aber würdest du es nicht einfach authentischer finden, wenn die sich Arabisch unterhalten würden und das würde man untertiteln? Ich würde das bevorzugen, ganz ehrlich. Ich finde es völlig albern, dass die untereinander zusammensitzen und sich auf Deutsch unterhalten. Das, bei welcher Folge bist du denn? Fünf, also jetzt kommt die fünfte Folge. Die ich, also bist ja fast durch, weil zweite Staffel ist ja gerade gestartet, ne? Ja, genau, deswegen habe ich auch jetzt drauf zugegriffen, weil genau, ich diesen Serien-Ding da hast. Nee, ich hab doch mit dieser Bundesliga-Geschichte bei Sky, wie heißt das, Ticket, doch Serie umsonst mit dazu bekommen. Hm. Und bislang konnte ich damit nichts anfangen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt guckst du mal das vier Blocks, weil das ja so abgefeiert wurde. Ja. Und muss sagen, für deutsche Verhältnisse ist das schon sehr gut. Absolut. Aber, jetzt kommt das große Aber, da sind so ein paar Dinge wieder dabei, die hasse ich halt. Also grundsätzlich an nicht nur Deutschland, sondern an grundsätzlich so Produktionen, die zum Beispiel da nicht den Mut haben, ihr Ding durchzuziehen. Zum Beispiel, dass der Oberboss, jetzt fällt mir der Name auch nicht ein. Spoiler nicht so viel. Toni heißt er. Toni, ja. Nee, ich versuche wirklich absolut nichts zu spoilern. Aber was man ja schon merkt, ist, dass er nicht zu 100% hinter diesem Gangstersein steht. Das spürt man ja schon so ein Stück weit raus. Naja, sie erklären es ja so ein bisschen in der Serie, weil er Familie jetzt hat, Tochter und so. Und das finde ich, das stört mich schon wieder so ein bisschen. Weil ich glaube, das ist einfach nur der Trick, weil man damit versucht, ihn sympathischer zu machen oder machen zu wollen, sage ich jetzt mal. Menschlicher, ja. Hm? So, und wenn ich jetzt da an meine Lieblings-Mafia-Serie denke, die Sopranos, ja, hatte ich nicht das Gefühl gehabt, dass man da mit solchen Methoden zwangsweise arbeiten musste. Genau, man in Anführungsstrichen fand man Tony Soprano auch Tony, guck mal. Ja, stimmt. Sympathisch in Anführungsstrichen, auch wenn er fremdgefickt hat und Menschen getötet hat. Ja, weißt du, was ich meine? Und er hatte zwar dann später mal die Gewissensbisse und so, ja, aber im Grunde war das eigentlich ein absoluter, wie sagt man dazu, Anachronist, oder? So nennt man die Bösen in einem, oder? Nee, Quatsch, nicht Anachronist. Wie nennt man die nochmal, die Bösen in Filmen? Antagonist. Antagonist, Mensch, Anachronist, so ein Quatsch. Ja, aber trotzdem hat man ihn gemocht. Ja. Aber im Grunde genommen hat man ihn gemocht und ich finde das dann ein bisschen ehrlicher, wenn du das so darstellst. Er ist halt eigentlich ein Bad Motherfucker und fertig, weil ich glaube, wenn du da solche Gewissensbisse hast, die sich bei dem Toni da breit machen, also von vier Blocks, weiß ich nicht, ob du dann so eine Familie so führen kannst und so. Das kommt mir komisch vor, sag ich jetzt mal. Dann, wie gesagt, der Scheiß mit, sie sprechen Deutsch untereinander. Ja. Finde ich doof. Das ist genauso doof, in Anführungsstrichen, wie wenn jetzt James Bond in Russland ist und er spricht mit irgendwen, ja, ja, dass die Russischen oder untereinander sprechen und die, ja, haben russischen Akzent. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn die denn Russisch sprechen würden und es wäre untertitelt. Genau, aber sie sprechen ja russischen Akzent. Ja. Sie sprechen ja, ja. Nein. Das ist aber deutsche Synchronarbeit, da macht ihr nichts dran. Das wird sich nie, ja, ändern. Weil, das wird sich nie ändern, nee. Weil, wenn zum Beispiel, ich bin im Moment ein bisschen auf der Suche nach für eine Playlist, nach Filmszenen, wo Deutsch gesprochen wird von den Amerikanern. Ja, also im Original. Echt, ja. Und da gibt's halt zum Beispiel super viel Material in den ganzen X-Men-Filmen, weil das viel mit deutscher Geschichte zu tun hat. Das Problem ist auch, dass du in amerikanischen Filmen das sogar oft hast, dass das sehr schlecht gemacht wird, dass das also keine Deutschen sind und das einfach schlecht übersetzt wird. Zum, ja, Beispiel in Die Hard 1, also in Stirb langsam 1, sind die Terroristen ja Deutsche. Ja, im Dreier, ja, auch. Ja. Und Metro, ne, war das. Und, ja, genau, da kommt ja der Bruder zu. Das ist ja der Bruder, ja, genau. Spoiler. Und das sind ja Deutsche, die werden ja in der deutschen Synchro gar nicht als Deutsche beschrieben. Nee, genau. Und das ist halt das Schlimme, was dann auch eine Handlung total verwälzt. Ja, da soll es halt, ne, über den Namen dir klar werden. Also, aber, der heißt ja Hans, wie hieß denn der Typ dann im dritten Teil? Lander? Nee. Lander, doch. Doch, genau. Nee, das, nee, Hans Lander ist der aus American, hier Gruber. Aus, Hans Gruber. Hans Gruber, ja. Hans Gruber, ja. Genau. Hans Lander war das der nicht aus Bastards? Bastards, ja. Ja. Zufall? Aber, Christoph Walz. Sag mal bei vier Blocks, wie weit du bist. Wie viele Folgen ich bin du? Jetzt bei der vierten Folge. Ah, sehr gut, weil da wollte ich nämlich von dir wissen, fuck, darf ich kurz fragen, ja, wie du Frederik Lau findest? Den Vince. Ganz schwierig. Ich muss sagen, ganz schwierige Nummer, ne? Ganz schwierige Nummer. Ich muss sagen, ich kenne nicht viel von Frederik Lau. Ich kenne sein Oeuvre nicht so genau, aber er hat Hauptrolle gespielt in einem meiner absoluten Lieblingsfilme und einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten ist ein deutscher Film. Das ist aber völlig unglaublich, das ist Victoria. Habt ihr Victoria gesehen? Nö. Da war der. Ich hab das mir mal angeschaut und hab's aber dann wieder ausgemacht, weil ich glaube, da musst du in der Stimmung dafür sein. Nee, das soll jetzt nicht wertend klingen, aber es wirkte so auf mich, dass ich nicht. Die Besonderheit an dem Film ist ja, das hat man ja damals auch tausendmal gehört, dass der in einem Stück gedreht wurde. Ja. So. Aber ich habe auch das Gefühl, dadurch bist du auch sehr, so, wie sagt man denn, in diesen Film involviert. Also du bist so, fühlst dich irgendwie. Beim Gaming sagt man dazu, glaube ich. Immersion? Ja, wie? Immersiv? Ja, dabei? Immersiver ist das, wenn du das, weißt du, so, das Gefühl kann ich mir vorstellen, dass der Film dir vermitteln kann. Und wenn du da nicht 100% bei der Sache bist, macht das, glaube ich, wenig Sinn, den anzugucken. Deswegen das Gute bei Victoria ist, dass der Film mit einer unglaublichen Leichtigkeit anfängt, eben mit dieser, ich glaube, eine spanische, die Victoria halt, spanische Studentin, die da kommt, und dann wird der Film immer ernster, bis er völlig absurd wird. Und dann lässt du dich so reintragen. Ich bin völlig unbedarft in den Film reingegangen und am Ende habe ich mir gedacht, Alter, das war ein ganz schöner krasser Scheiß, du. Ja. Aber wie findest du jetzt Frederik Lau? Also, ich mag den Charakter in dieser Vier-Blocks-Geschichte nicht. Ja, nicht Frederik Lau ist mein Problem, wobei ich finde, er spielt das auch immer merkwürdig. Also da gab es jetzt diese eine Szene, wo vom Toni der Bruder verprügelt wurde, da war es ja mit Sicherheit auch schon. So, wo er dann im Auto sitzt und dann wie so ein Popeye anfängt auf einmal so Superkräfte zu entwickeln, sowas, das brauche ich nicht. Das hat die Serie auch aus meiner Sicht nicht nötig. Mhm. Und das spielt er dann, das ist mit Sicherheit so gewollt vom Regisseur und das soll bestimmt genauso rübergebracht werden, aber das kotzt mich schon an. Deswegen mag ich den Charakter nicht und was mir am meisten gestört hat, war die Einführung. Folge fand ich gut. Die Folge fand ich gut. Ja, ich habe bis jetzt dann keine schlechte Folge gesehen. Das war ja die mit dem Alibi, wo er die Nachricht geschickt hat, genau. Alibi. Ja, aber war natürlich auch ein bisschen nicht easy. Nicht so viel, da darf man wirklich nicht so viel verraten. Okay. Nee, was ich noch sagen würde, die Einführung von ihm fand ich auch fürchterlich. Weißt du, wo er da in den Club kommt und die Drogen vertickt und dann gegen drei so Tiere da kämpft, völlig zusammengeschlagen wird anschließend und dann sitzt er 10 Minuten später im Cabrio und holla die Waldfee. So, das sind so Sachen. Hat kaum Schramm und so, das fand ich auch sehr merkwürdig. Ah, das geht nicht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die nur 6 Folgen abdrehen durften in der ersten Staffel und deswegen sehr, sehr viel verkürzt darstellen mussten, aber es ist natürlich dann wichtig für die Story an sich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Problem daher kommt, dass die Serie nur auf 6 Folgen zusammengestaucht werden muss. Dann mal ihn doch da ein bisschen rot an. Der hatte ja nur wirklich gar nichts im Gesicht. Also mal ihn ein bisschen rot an, der kann ja auch gerne mit einem blauen Auge da durch Berlin fahren, also durch die vier Blocks. Ansonsten noch zum Cast muss man sagen, diesen... Weißt du an wen der Vince eine Reminiszenz ist? 100%, wenn der Regisseur, der die Serie gemacht hat, ich weiß nicht, wer es ist, das verneint, hau ich ihm aufs Maul, weil es ist so. Es gab bei Spiegel TV so einen Berliner Deutschen, der immer mit den arabischen Gangs rumgehangen ist, aber ich weiß nicht, wen du jetzt meinst. Das Aussehen, das Auftreten, das Wortkarge. Nee, weiß ich nicht. Der Driver aus Drive. Diese Jacke, original, blond, sehr ruhig. Da komm ich gar nicht drauf klar jetzt. Stoisch, ist so. Das macht jetzt alles kaputt für mich. Nee, sag mal, ist das Quatsch? Es mag sein, dass du damit recht hast, aber das ist so, das darf nicht sein. Das ist so, was ich meine, das passt für mich nicht zusammen. Die Typen passen für mich nicht zusammen. Nee. Und das macht jetzt für mich, die Serie nicht kaputt, aber das lässt mich diesen Typen noch mehr also, passen, ist so viel gesagt, aber den mag ich nicht. Driver aus Drive halt Ryan Gosling, der hat ja keinen Namen in dem Film. Das ist für mich wirklich der schlimmste Charakter von der Besetzung. Ansonsten finde ich eigentlich alle sehr gut ausgewählt, außer den Typen, der den Oberbullen spielt, der auch bei Dark gespielt hat. Genau. Den mag ich nicht. Mag ich auch nicht. Der wirkt so deutsch. Weißt du, was ich meine? Wenn ich einen deutschen casten würde, wäre er so. Der böse deutsche Nazi wahrscheinlich. Na das, und findest du nicht, dass der auch so eine typisch deutsche Eigenschaft hat, wenn es ums Schauspielern geht, dass alles so überdramatisch dargestellt wird? Doch, doch, ja. Das ist immer overperformed. Jetzt sehe ich gerade, der kommt aus Stuttgart. Ja. Ja, das ist immer so ein Ticken mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die anderen, da merkst du halt, dass die noch nicht so viel Schauspielerfahrung haben und das relativ trocken rüberbringen. Genau. Und noch ein Kritikpunkt an der Serie, ich finde es ein bisschen doof, dass da wieder Deutsche erzählen, wie es so in arabischen Großfamilien abgeht. Gibt's da keinen arabischen, libanesischen, türkischen Regisseur, den man noch mit reinziehen könnte irgendwie? Ich weiß nicht. Also Arafat Abushaka hat er gerade Zeit. Oder Bushido selbst, jetzt wo er nach 2 Folgen seine Radiosendung gedroppt hat. Vielleicht kann er erst machen in der 3. Staffel. Nee, ich weiß es auch nicht. Das ist sowas, da könnte ich noch sagen, weiß nicht, da erzählen wieder Deutsche darüber, wie es so in diesen arabischen Großfamilien abgeht. Also das kann man natürlich nicht beurteilen. Also wir schon mal als allerwenigsten. Aber das ganze Auftreten, das Look and Feel in den ganzen Clubs und Bars und so, das ist schon, sofern ich das beurteilen kann, weil ich da jetzt auch ein paar Brüder inzwischen da kenne, da so ein paar Verbrecher, ist das schon relativ authentisch. Welche auch ganz schlimm sind, welche auch unfassbar plakative. Also eigentlich ist vieles ziemlich schlimm an der Serie, merke ich gerade, wenn wir darüber reden. Das sind diese beiden Drogenticker, diese Jungs. Ja, die Jüngere, genau. Wie heißt denn die? Weiß ich jetzt auch nicht, wie die heißen. Der eine mit den Locken und der andere, der so ein bisschen besser aussieht. Pat und Patachon, glaube ich. Ja. Finde ich aber auch wieder super ausgewählt, weil die wirken wirklich so wie die Typen, die man halt so in den Parks dann auch sieht, wenn sie. Ja, genau, dieser ganz dünne Kleine wirkt aber schon so, er will es schaffen und so und körperlich. Ja, aber so ist es ja oft. Und die haben halt dann so eine Familie hinter sich und dann passt bloß auf, dass du dich da mit den Falschen nicht unbedingt anlegst. Ja. Also es ist halt manchmal so. Weißt du, an wen mich der kleine Dünne erinnert, um den Bogen zu kriegen? Nee. An Philipp Lahm. Was? Ja. Nee. Der Kleine, der immer kratzt, der immer einfach alles will, der überperformt. Weißt du, wie jetzt auch, das ist ja unser neuer legitimer, designierter Bundespräsident. Philipp Lahm. Gleich Philipp Lahm fragen. Philipp, nimmst du mal kurz den Pimmel aus dem Mund? Jetzt kannst du mal ans Mikrofon kommen. Er ist nämlich bei mir hier immer unter dem Tisch, wenn ich podcaste, Philipp. Aber stehen kann er, das ist sehr gut. Das steht da unten. Übrigens, ich war gestern im Zoo und da war ich schiffen. Und da, ich weiß nicht, warum ich dran denken musste, es gibt ja auch immer die Pissoirs für die kleineren Besucher des Zoos. Also habe ich mir gedacht, das sind bestimmt einfach nur Pissoirs für Ricky. Weil es tiefer hängt, weil der, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich kann es mir aber Ding legen über die Schulter. Also, das ist nicht so schlimm. Ich kann nach hinten, ich kann mich praktisch nach vorne drehen, nach hinten pissen. Ja. Okay, nee, ich dachte nur, die sind gar nicht für Kinder, sondern einfach nur für den Fall, sollte Ricky mal vorbeikommen, weil sein Penis so lang ist, dass er einfach da unten frei baumelt. Ja, da, wo ich mal war, das erkennst du mal ganz schnell, das wird heutzutage, das wird dann später immer so als Bus, als Werkstattgrube für Busse und so genommen. Ja. Wenn man praktisch also, dann einfach denkt, Mensch, wenn man hier schon so ein, ist jetzt auch albern. Jetzt reicht's aber mal. Wir sind schon, hat sich schon komplett wieder ausgeschalten. Nee. Nichts Pädophiles ich, bislang passiert. Ich bin ja zu humoresk und wenn ich jetzt dann. Seit einer Dreiviertelstunde. Wenn ich dann den humoresken Beitrag noch mit weiterer Humoreskität, um es mal so zu nennen, torpedieren würde ja ein humoreskes Vakuum entstehen. Und weißt du, was es ist, Pocho? Das ist Homo-Rassismus. Ja, das ist es. Das ist ja, und, aber das war mir jetzt genießt doch mal deinen Sieg. 10 Minuten war mir das zu viel Homo. Mein Sieg, den genieße ich schon so lange. Der hat sich ja so abgezeichnet. Pocho, das war ja, du hast es doch gar nicht verstanden, das war nicht dein Sieg. Ja, du denkst jetzt, das war dein Sieg, ne? Ich weiß, es ist mein Sieg. Aber weißt du, es war schon in der Geschichte oft so, dass Leute dachten, dass sie König werden, aber am Ende ist der König, der die Krone aufhat und das bin ich. Yo. Das ist nicht dumm. Das ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ja, schon mega smart, der Pocho, scheiße, Alter. Ja. Das eigentlich Absurde ist ja, dass Chris original Pocho nominiert, um seinen eigenen Nutzen daraus zu ziehen und Pocho danach zufrieden ist, obwohl er einen Dieter verloren hat. Aber immer noch denkt, er wäre der große Sieger. Er war nur der Spielball. Ein Paradoxon par excellence. Nee, das ist kein Paradoxon. Das Heftige ist, dass du genau wie viele andere dachten, dass der Joker, in dem Fall ich, keinen Plan hätte. Ja. Und in Wahrheit liegt da ja ein Plan von mir hinter. Weil wie gesagt, ich habe die Krone. Ja, und wenn du den König ansprichst, dann antwortet er in Zukunft in der 3. Person. Also, ich werde den Rest. Kommt dann auch sowas wie: It doesn't matter what Ricky thinks. Wenn du mit ich bin mir jetzt Person schon sicher, dass wir nicht nach Bremen fahren. Jetzt gerade bin ich mir jetzt, sehr sicher. Ab jetzt startet jeder Podcast bei uns die Dieter 32-Ausgabe mit Finally! Jetzt Pod startet Podcast nur seinen eigenen Podshow. Seine eigene Podshow. Ja. Nee, ach, um Gottes Willen. Also ich nehme mal gerade meine Rede raus. Moment, ich muss Zettel suchen. Was also Leute, wenn ihr Zähne? Glückwünsche senden wollt, dann schickt doch einfach Postkarten nach Grevenbruch, schreibt Potscho drauf, die Briefträger wissen im Endeffekt, wo sie es hinbringen müssen. Ja, die wissen, wo er hin muss. Ja, einfach, dass ihr dann eure Danksagungen da abgebt und also ja, soll ich die 12 Seiten jetzt nicht vorlesen, aus Zeitgründen, das ist richtig, ja? Dann machen wir eine Sondersendung für die okay. Im Anschluss. Ja, auf Twitch. Aber ich sag noch diese persönlichen Worte. Wie gesagt, also ich habe das sehr ins jetzt gerade ins Lächerliche gezogen. Aber ja. jeder Klick ist wie ein Schluck Öl, der meiner Seele runterfließt. In Brand setzt. Also das ist genauso gut wie gesagt, wenn Leute das im Autoradio hören und Fotos davon auf Twitter schicken, da geht mir einer ab. Dann und ist dann, unangenehm dann, jetzt. Ja. Das, ist ja unangenehm. Aber wenn ich diese Selbstbeweihräucherung, die kann ich noch auf die Spitze treiben. Ja, ich könnte hier einfach mal jetzt einfach die Redezeit aufholen, die ich in den letzten 20 Minuten vergessen habe. Und dadurch natürlich auch meine Herrschaft direkt demonstrieren, die ich durch diese Krone bekommen habe. Und ich kann es dadurch auch wirklich in einer Art und Weise darstellen, die euch beide wirklich wie den letzten Hofnarren dastehen lässt. Das ist mir aber völlig egal, denn ich bin die Krone im Zeichen von Dieter. Ich bin der Erste und der Große und der Unbesiegbare. Und darum wird Dieter immer auch Pacho sein. Reicht die Schaufel, da brauchst du noch einen Pickel fürs eigene Grab. Pacho, nach der Rede kannst du dir aber sicher sein, das war das letzte Mal, dass du gewählt wurdest. Ja. Nee, jetzt möchte ich erstmal noch uns als Hofnarren hier. Das möchte ich noch sehen jetzt. Ja, ich kann für dieses Bild sicher sorgen in Zukunft. Dann mach doch mal. Jetzt hast du die Möglichkeit. Wer weiß, wenn du wieder zu Wort kommst. Ich werde in Zukunft nicht mehr darum bitten, um zu Wort zu kommen, sondern einfach nur dazwischen grätschen, wenn ich denke, dass ich was Wichtiges zu sagen habe. Take your breath ring. Ne? Ja. Also in Zukunft wird das übrigens so sein, dass meine Meinung dann immer höher stehen wird als jeder andere. Kurze Frage für Dieter an Bremen. Wer bringt denn das Gras mit? Und noch könnt ihr übrigens eure Das gibt's ja da auch. Eure Stimmabgaben annullieren für die letzte Frage. So, ja, nur annullieren, genau. Annull? Okay. So. Mensch, jetzt haben wir das geklärt und das geklärt. Jetzt geht's dann. Ich möchte noch über Fußball sprechen. Ey, ich kann dieses deutsche Nationalmannschaft-Thema noch nicht angehen. Das geht noch nicht. Doch, das muss man jetzt. Können wir ganz kurz nochmal einen Abschweifer machen? Doch, wir müssen drüber reden. Wir machen's. Aber ich möchte noch ganz kurz nochmal, weil der Pocho gerade so einen Redeschwall hat. Da habe ich mir zwei. Das Thema Reschke wollte ich nochmal ganz kurz anführen, weil der Pocho da eine andere Meinung hatte als ich. Ja, der geht mir auf die Nüsse. Was hat er gesagt? Realitätsverharmlosung oder was? Ach so, massive Wahrheitsbeugung. Wahrheitsbeugung. So hat das genannt. Massive Wahrheitsbeugung. Du dulli Junge, Alter. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Aber ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Also Michael Reschke sagt nach einem katastrophalen Spiel des VfB Stuttgart in Hannover auf die Frage, ob man jetzt auch über den Trainer nachdenkt, also ob da ein Wechsel auf der Trainerposition stattfinden sollte, dass die Trainerfrage sich für den VfB Stuttgart nicht stellt. Das ist eine konkrete Aussage. 10 Stunden später wurde Taifun Korkut entlassen. Reschke hat die Aussage getroffen, obwohl er wusste, dass am Abend, wenn man dann in Stuttgart wieder angekommen ist, man sich bei Dietrichs trifft, die Vorstände und der Präsident des VfB Stuttgart, und man beratschlagt dann, wie es weitergehen soll. Ein Tag später, wie gesagt, wird Taifun Korkut entlassen. Und das Problem, was ich dann eigentlich hatte, war das Interview bei Sky, als es sich so mehr oder weniger hingestellt hat. Ja, ist ja mehr oder weniger normal, dass man da hier und da mal ein bisschen schwindelt. Und damit müsste man mehr oder weniger dann auch leben. Und ich habe mich darüber so ein bisschen echauffiert, weil ich das in dieser krassen Art und Weise eigentlich noch nicht miterlebt habe. Ich sag nicht, dass es nicht passiert ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so krass gesagt wurde, dass ein Trainer definitiv bleibt, die Trainerfrage stellt sich nicht und 10 Stunden später der Trainer entlassen wird und sich dann der Verantwortliche dann auch noch so hinstellt und sagt, ja, mal, was habt denn ihr eigentlich alle? Ist halt so, stellt euch mal nicht so an. Das aber er fand sich auch gefühlt ziemlich geil beim Das kommt Lügen. Noch dazu. Genau das, dass er sich da hinstellt, so, also ihr habt da keine Ahnung von dem Business hier, was wollt ihr von mir? Guckt mal, ja, wie ich hier genau das jongliere, so. Und da ist mir die Hutschnur geplatzt und das habe ich auch sehr deutlich in der letzten SDR-Folge zum Ausdruck gebracht, die dann sofort, also so viele Kommentare hatte ich noch nie auf eine Folge und auch Tweets nicht. Also mehr oder weniger wurde mir da jeglicher Fußball-Sachverstand abgesprochen, sei nun mal in diesem Business so und hin und her. Wo ich mir ganz gedacht habe, ja, ich weiß schon, dass man nie konkrete Aussagen bekommt. Vor allen Dingen nicht, wenn es um Trainer geht. Aber so in der Form habe ich es noch nicht erlebt. Und ich finde es einfach auch mittlerweile wirklich schwierig, dass man das einfach so hinnimmt. Ja, der hat halt gelogen, mein Gott, ist halt da wird dann auch. Da wird dann auch von anderen Leuten die Fußballromantikerbrille aufgezwängt, weißt du? Du lebst in deiner Traumwelt. Nein, genau. Ja. Nein. Also mein Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob du den Tweet noch anbringen willst, Ricky. Oder beziehungsweise von dir meine her? Antwort darauf. Da musst du jetzt mal selber tätig werden. Nee, also ich gehe einfach darauf ein, was meine Meinung dazu ist und die ich damit auch kundtun wollte. Es gibt wirklich Momente in dieser Rede von Rechko und in dieser Art und Weise, wie er es vermittelt, die wirklich überheblich und sehr arrogant rüberkamen. Die möchte ich nicht totschweigen. Nichtsdestotrotz wäre jede Antwort, die Rechke andersrum gegeben hätte oder beziehungsweise anders gegeben hätte, hätte dann auch zu Spekulationen beziehungsweise zu Aussagen von Medien geführt, die genau dahin gezielt hätten, wo sie jetzt auch geendet sind. Hätte Rechke zum Beispiel zu dem Thema einfach nur gesagt, kein Kommentar, hätte es gehießen, ja, der ist schon so gut wie raus. Es gibt aber noch mehr, ne? Wie man antworten kann in der deutschen Sprache. Man kann auch dann antworten, nein, wir werden uns heute treffen und so weiter und darüber Was reden. Was hältst du denn von der Variante, dass man einfach mal die Fresse hält in so einem Moment? Das heißt, den Fragen einfach zu ignorieren? Nö, gar nicht zum Interview zu gehen. Ja. Ja, da kann man natürlich. Du hast natürlich eine Repräsentationspflicht in dieser Position, die Rechner. Ja, warum kann doch keiner dazu an die Haare ranziehen, wenn du sagst, ich möchte jetzt erstmal das sacken lassen? Das hätte ich. Ja, gut, also, okay. Ich rede jetzt mal von mir, was ich gemacht hätte. Ich hätte mich hingestellt, wenn ich da, also das war ja nicht so, dass das vor den, das war glaube ich in der Mixzone, wo dieses Gespräch geführt wurde, nicht direkt auf dem Platz nach dem Spiel. So, dann wäre ich da reingelaufen und hätte schon mal so ein Gesicht aufgesetzt, so, der ist echt, der sieht aber ganz schön schockiert aus, so in der Art. Und wenn man mich dann angesprochen hätte, hätte ich so abwesend reagiert, nee, Leute, das muss ich erstmal sacken lassen, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und dann wäre ich einfach weggelaufen. Was sollen die denn machen? Die können ja nicht festwinden. Dann hätten sie aufgrund dieser Reaktion daraus interpretiert, aber, dass er gehen würde. Punkt. Aber das kann ja sein. Da kann man dir doch aber nicht das Grab schaufeln oder wie man das nennt, dann Strick knüpfen, so, jetzt habe ich. Ja. Dass du da irgendwie gelogen hast, dann du hast einfach nichts gesagt. Exakt, darum geht es. Ja, und es geht nur darum, dass der Typ offensichtlich gelogen hat, 10 Stunden später den Trainer entlassen hat und danach noch ein Interview gibt und es ziemlich geil fand, dass er das so gemacht hat. Also das geht gar nicht, ey. Das ist das, was ich kritisiere. Natürlich, wir wissen doch, guck mal, meine persönliche Meinung ist, hört doch auf mit der Scheiße. Hört doch auf, euch hinzustellen und so zu tun, als wären alle, die hier zugucken oder zuhören, die letzten Vollidioten. Jeder weiß doch, was abgeht nach so einem Saisonstart. Du brauchst dich doch nicht hinstellen und irgendeine Scheiße erzählen. Sag doch einfach, wie es ist. Ja, es läuft scheiße, wir müssen über den Trainer diskutieren und unter Umständen machen wir mit dem weiter oder nicht. Aber wenn wir uns entschieden haben, werden wir es euch mitteilen und wir stehen dann hinter der Entscheidung. Punkt. So, wo ist das Problem? Ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn ich immer höre, dann wäre aber der Trainer schon angezählt. Ja, fick doch deine Mutter. Der ist ja eh schon angezählt. Schon vor 3 Wochen war der angezählt. Der wurde doch nicht erst nach diesem Spiel angezählt. Der wurde doch schon in Frage gestellt, als er zum 8. Mal die falsche Aufstellung gewählt hat. Dieses Rumgeficke da immer so nach außen hin irgendwie zu versuchen, das ja so ist es ja gar nicht, so eine Art Märchengarten da zu erschaffen. Jeder weiß, was abgeht und alle tun so, als müsste man diesen Zirkus da mitspielen. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum man da ständig immer versucht, irgendwas so geheimnisvoll wie möglich, auch was Transfers und so angeht. Jeder weiß im Endeffekt schon, welcher Spieler wohin wechselt, 8 Wochen vorher. Wir geben keine Statements ab. Das mag sein, dass das alles Fußballromantik ist und was weiß ich, aber dieses Verarschen ständig von uns, das finde ich erbärmlich. Das geht mir so auf den Sack mittlerweile. Das ist ja nicht nur Reschke, das ist ja, beim DFB kannst du ja gleich weitermachen, bei den ganzen Idioten und den Spielern noch mit dazu, die alle nicht die Möglichkeit mehr sehen, sich einfach mal ganz vernünftig klar zu äußern. Kein Mensch dreht dir daraus einen Strick. Dieses Gelüge, das ist das, was mich aufregt. Und dass man das einfach so akzeptieren soll. Ist halt so, ja, mein Gott, was soll man denn da machen? Jetzt, das ist woher aber, weiß ich denn, wenn der das nächste Mal was erzählt, dass das stimmt? Wie fühle ich mich denn als neuer Trainer, wenn ich da hinkomme und den Scheiß mitmache? Wie fühlt man sich da als Trainer? Wie fühle ich mich denn als möglicher Sponsor, wenn ich mit so einem Arschloch sprechen muss, der mir sagt, ja, wir machen das so und so, aber ich weiß genau, der erzählt wieder nur das, was er für sich jetzt gerade für richtig erachtet und 10 Minuten später ist wieder irgendwas anderes. Das ist doch aber, einfach eine Umgehensweise untereinander. Das ist doch absurd, sowas. Dieses lockere Pauschalgelüge findest du aber nicht nur jetzt in diesem Genre, das findest du bei Trump, das findest du globalpolitisch sowieso und das, also jetzt nochmal, um dahin zu kommen, dieses Platini, jahrelange Gelüge über irgendwelche Schmiergelder und so, Franz Beckenbauer, Infantino, dieses in die Fresse reingelüge und erstmal, weiß ich, es ist einfach, wird das und irgendwie jetzt Methode? Ja, das ist es doch. So, und daher auch das im Zusammenspiel mit den Medien wirkt dann und kommt dann dazu, dass sowas als selbstverständlich hingenommen wird. Das wollte ich doch damit auch sagen. Aber das liegt doch an jedem selber. Ich habe doch da auch kein Pro und Contra gemeint. Aber das liegt doch an jedem selber. Natürlich liegt das an jedem selber. Aber wenn nun mal halt dann der Reschke ist ja auch nicht das höchste der Gefühle bei diesem Club. Und wenn das höchste der Gefühle da sagt, ich möchte das so und so vermittelt haben, dann macht der Reschke das, weil der am Ende auch nur eine Marionette ist von irgendjemandem. Er ist zu diesem Zeitpunkt der Kopf gewesen. Es gibt dann noch einen Dietrich, der oben drüber steht. Und ich kann mir vorstellen, dass noch zwei andere Vorstände vielleicht ähnlich viel zu sagen haben wie er. Aber dann hört es wirklich einfach auf. Und in dem Moment glaube ich nicht, dass das eine Vorgabe war. Ich glaube aber, dass das Problem bei dir auch in diesem Fall einfach ist, und das ist Problem ist falsch, dass die Sache bei dir einfach ist, dass du bei diesem Ding oder bei diesem Thema natürlich total emotional darin beschäftigt bist, weil du gerade in dieser Bubble unglaublich aktiv bist und da viel mitbekommst. Ich finde diese Entlassung, die Art und Weise, wie darüber geredet wird und so weiter, nicht so außergewöhnlich, wie sie in Stuttgart jetzt aufgeblasen worden. So war es auch schon bei vielen anderen Vereinen in der Vergangenheit und so war es auch schon in den 60er und 70er Jahren. Also das gab es immer schon. Das war jetzt nicht so was Großes. Das ist bei Ricky sicherlich der Katalysator, warum es bei ihn so nervt und so ankommt. Aber als ich diese Von Torra-Geschichte gesehen habe und dann auch das Interview nochmal von ihm und dann auch nochmal das Interview nach der Entlassung und alles, das hat mich so wütend gemacht. Ich habe noch nie in Full HD jemanden so einen Scheiß, so einen Bullshit irgendwie sich selbst geil finden reden gehört. Das mag sein, dass es das vor 30, 40 oder 129 Jahren mal gab. Das ist mir aber gerade in diesem Moment scheißegal mit 32. Der ist ja jetzt noch nicht 60 Jahre guckt, das Produkt. Aber so in die Fresse gelogen und mit so einer Selbstgeilheit habe ich das noch nicht erlebt. Und gerade der ungeilste Typ, wahrscheinlich der Bundesliga, geht da ab, als wäre das, stellt uns das wirklich dar, als wenn wir alle das Geschäft nicht verstanden haben und dass wir uns mal bitte von unserer romantischen Seite irgendwie verabschieden sollen. Das ging gar nicht. Also, und dazu muss man mich noch was schockiert. Sagen. Nicht nur, dass er zu blöde war, nach dem Spiel einfach die Fresse zu halten, 10 Minuten, nachdem diese Entscheidung öffentlich geworden ist, sieht man den bei Von Torra und eine halbe Stunde später ist er beim Doppelpass. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber das ist auch eine Art und Weise, wo man vielleicht einen Ticken, und danach gab es natürlich noch viele Videos, die er dann dem SWR gegeben hat. Also im Endeffekt war der im 10-Minuten-Takt irgendwo zu sehen. Und da sag ich, da kannst du auch das ganze Ding einfach mal ein bisschen zurückfahren und dich vielleicht einmal kurz in so einem Scrum vor die Presse stellen, ein Statement abgeben und fertig. Aber das ist schon eine er findet sich, wie der Christa schon richtig sagt, aus meiner Sicht schon selber sehr geil, wie er dasteht und das alles so sagen kann und den Leuten dann auch immer wieder so weiß machen möchte, wie du es gesagt hast, Chris, ihr seid viel zu blöd, das Ganze zu verstehen, so läuft's doch schon immer. Und Pocho, da möchte ich jetzt nochmal intervenieren, weil ich bin der Meinung, in dieser krassen Form ist mir das noch nicht untergekommen, dass jemand am Nachmittag nach dem Spiel sagt, der Trainer, die Frage stellt sich nicht, Punkt, und der Trainer am nächsten Morgen entlassen wird. Das gab's bestimmt schon, aber nicht so, dass wir das als gang und gäbe abtun können. Das habe ich so noch nie erlebt. Also ganz einfach, habe ich noch nie erlebt. In dieser Deutlichkeit und in dieser Tragweite, da muss wirklich jetzt jemand kommen, den Gegenbeweis irgendwie bringen. Aber wenn das irgendwie in den 90ern oder 80ern oder 70ern mal genau dieser Fall gewesen wäre, bin ich mir sicher, eben weil die mediale Landschaft damals noch nicht so komplex und groß war wie heutzutage, wäre das fast schon ein geschichtsträchtiger Ausdruck von irgendeinem Manager, wenn er das gesagt hätte. Und da ist mir keiner im Kopf irgendwie. Aber das, was Reschke gemacht hat, letzte Woche, das ist für mich fast schon an Unverschämtheit gar nicht mehr zu messen. Also muss man noch, ich persönlich fand das schon nochmal eine Schippe drauf. Und da muss man noch dazu sagen, ich finde es natürlich auch fragwürdig, ob es so viel Sinn macht, einen Trainer so schnell zu entlassen. Ja, also ich verstehe, dass das hier Unmut aufkommt und was weiß ich. Aber darum geht's doch gerade nicht. Nee, darum geht's nicht, aber das möchte ich einfach nur nochmal sagen. Ich verstehe das schon, auch die Aufstellung und so, da kann man sich mit Sicherheit drüber aufregen. Habe ich auch getan, gar keine Frage. Jetzt kommt halt Weinzierl und ich sage halt immer, so ein Trainerwechsel bedeutet, dass du die Zeit davor weggeschmissen hast. Es ist halt einfach so, weil Weinzierl hat eine andere Vorstellung, wie er Fußball spielen möchte, hätte vielleicht einen anderen Kader gewollt und die Spieler und wurden anders eingestellt. Ja, und jetzt schmeißt du diese ganze Zeit, die du da investiert hast, weg. Die hast du schon davor weggeschmissen unter Wolf, als du Korkut verpflichtet hast. Das ist auch sowas, da muss sich der VfB Stuttgart auch mal fragen, ob man da nicht bereit ist, wenigstens eine Halbsaison sowas mitzumachen. Ich habe ja Vontora geguckt. Ich gucke das paradoxerweise wirklich jede Woche gerne. Es liegt nicht an Vontora und es liegt auch oft nicht an den Gästen, die er da hat. Da saß so ein Glatzkopf rechts neben Vontora, der ging mir ja massiv auf die Nüsse. Der hat Gott sei Dank auch nur 3-4 Sätze gesagt. Aber worauf ich hinaus wollte, in diesem Interview mit Hans-Dieter Reschke hat er auch gesagt, wir suchen einen Trainer, der offensiv und attraktiven Fußball spielen lässt. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich kenne es wirklich nicht mit meinem Verein. Diese Tugenden haben wir jetzt noch nie wirklich so gebraucht, um gegen den Abstieg zu spielen. Aber ich glaube, dieses Vermessene, dieses Stuttgarter-eske, jetzt noch attraktiv und nach vorne zu spielen, ich glaube, jetzt braucht ihr erstmal, ihr braucht jetzt keinen Feuerwehrmann. Ich glaube, dazu ist die Saison noch zu jung. Ich glaube, es reicht schon, einen Trainer jetzt zu haben, wie den Weinzierl, der irgendwie auch eine Vision hat, der jung ist, der irgendwie was aufbauen kann. Aber ich glaube, die Tugenden, die ihr jetzt erstmal an den Tag legen müsst, ist nicht schön spielen, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, und nach vorne zu spielen. Also ich glaube, ihr müsst erstmal sicher hinten stehen und erstmal den Scheiß hinten zusammenkriegen und dann irgendwie über Konter, die ihr durchaus spielen könnt, über eure schnellen Spieler, wenn sie mal spielen, was ich glaube, dass die jetzt spielen werden. Aber ich glaube, dass dieses Interview auch noch, Dieser Ausschnitt aus dem Interview mit Reschke, das ging mir auch so auf den Sack und das war so arrogant. Auch da bin ich bei dir. Das ist auch was ich im STR-Podcast gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass man jetzt erstmal nicht darüber nachdenken sollte, wie man am geilsten Offensivfußball spielt. Ja, genau. Weil dazu haben wir schon zu viele Punkte verloren. Ja, das kannst du natürlich machen zu Beginn der Saison, aber jetzt geht's darum, dass du erstmal wieder das aufholst, was du hast liegen lassen. Und das kann dann eine Entwicklung sein, hin zu offensiverem Fußball. Aber dass man als Verein, als Tabellenletzter erstmal hingeht und sagt, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier jemanden bekommen, der ein bisschen offensiver spielen lässt. Das finde ich auch schwierig, weil das den neuen Trainer auch wieder ein Stück weit unter Druck setzt. Was meinst du, was los ist, wenn der gegen Dortmund hinten wieder so defensiv agiert wie Korkut? Aber er ist halt der Meinung, das wäre jetzt die beste Aufstellung. Da bin ich mir relativ sicher, dass da schnell gepfiffen wird. Vielleicht das, nicht im ersten Spiel, aber dass dann auch wieder so eine Erwartungshaltung geschürt wird seitens des Vereins, ja, also wir wollen offensiv spielen, wir wollen in 3 Jahren in der Champions League sein, das kommt ja immer vom Verein, das kommt ja nicht von den Fans, aber trotzdem kommt es natürlich bei den Fans an, was die Jungs da sagen. Ist ja auch nochmal sowas zum Thema Außendarstellung, also schön. Ich glaube, also wenn du gegen Hannover, ich sage jetzt wieder mal überspitzt, die Hütte vollkriegst sind mit 3 Toren, das ist gegen Hannover schon eigentlich ein 8-0 gegen Bayern. Das hätte auch 5-1 ausgehen können, die hatten richtig. Ja noch in der ersten Halbzeit hätte schon richtig klingeln müssen. Die hatten gute Chance. Also Hannover hat das Ding ganz klar und verdient gewonnen. Da brauchen wir gar nicht lang drum rumreden. Aber ich glaube, Sicherheit für die Mannschaft kriegst du erstmal nur, wenn du erstmal hinten sicher stehst. Und wenn die, glaube ich, merken, dass das, was der Trainer vorgibt, funktioniert. Ich glaube, darin liegt immer der Schlüssel. Und das hat bei Korkut zufällig funktioniert. Und deswegen hatte er, glaube ich, Erfolg. Weißt du? Also es war noch nicht mal so, dass sie dachten, Mensch, der hat ja ein geiles Prinzip, wie der das macht. Nee, einfach das, was er sich hat, das vorher ausgedacht und was er dann den Leuten mitgegeben hat, hat funktioniert und plötzlich, ja, glauben die das, was der Trainer sagt und sind auch selber wahrscheinlich wieder etwas selbstbewusster, trauen sich mehr zu und daraus entsteht dann was. Und in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert, dann entscheidet sich ja eigentlich erst, wie gut du als Trainer bist, ob du die Jungs nochmal mit einer anderen Ansprache erreichst, neu motivieren kannst in so einer Krise. Und da ist ja Korkut nicht nur in Stuttgart gescheitert, sondern auch in Hannover. Es war ja auch eigentlich gut gestartet und dann ist es ja auch total vor die Hunde gegangen. Es scheint ja sich so ein bisschen durch seine Karriere zu ziehen, dass er dann die Mannschaft verliert, also dass die nicht mehr, ich glaube nicht, dass die einen Hals auf den haben oder so irgendwas, sondern das funktioniert einfach nicht mehr, was er denen sagt. Und dann fehlt für ihn so ein Plan B, sage ich jetzt mal. So kommt's mir vor. Ja, also kotzt mich tierisch an, diese Situation schon, beim VfB. Ja. Weil aber irgendwie schafft es Taifun Korkut, das hat er zumindest. Ja? Nee, keiner hat was gesagt, nur du. Was hast du gesagt? Nee, ich hab nichts gesagt. Achso. Das schafft aber Taifun Korkut, das hat er auch in Hannover geschafft, irgendwie so eine gewisse Euphorie aufzubauen oder zu errichten, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, warum. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, an dem Auftreten von Taifun Korkut, an seiner Art und Weise, an seiner Rhetorik liegt das ein bisschen. Er hat bei uns beim ersten Training, als die Saisoneröffnung war, hat er auch den ganzen Unterrang irgendwie voll gekriegt fürs erste Training. Das 25.000 also Leute oder so. Das schafft er dann schon irgendwie. Beim VfB hat er das nicht geschafft. Also hier war immer Skepsis, was Taifun Korkut angeht. Also okay. das kann sein, dass das nach außen hin so ein bisschen kommuniziert wurde, so dass er jetzt der gefeierte Held ist, war aber nie der Fall. Bisschen also, schon, ja. Ich habe eigentlich jetzt so in den Gesprächen mit anderen VfB-Fans nie das Gefühl bekommen, dass man jetzt hier besonderlich viel von Taifun Korkut hält. Im Endeffekt hat man gehofft, dass er jetzt mit einer verbesserten Kaderstruktur, mit einem breiteren Kader irgendwie mehr hinbekommt. Aber die Skepsis bezüglich Taifun Korkut war eigentlich immer da, auch in der Rückrunde, als es gut lief, weil es halt immer glücklich war. Es war ja nie überzeugend, es war ja nie wirklich, außer gegen Bayern am letzten Spieltag. Aber da kann man natürlich auch sagen, wie viel hat jetzt der FC Bayern da zu beigetragen, dass der VfB da gewonnen hat. Natürlich hat der VfB da gewonnen, die haben sich die Bälle ja nicht selber reingeschossen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine sehr, sehr einmalige Angelegenheit war da in München. Also die Spiele davor, die haben mir mehr Sorgen gemacht, weil ich einfach immer gemerkt habe, eigentlich hätte der Gegner mindestens einen Punkt verdient gegen uns, wenn nicht sogar einen Sieg. Und wir sind aber dann am Ende mit 3 Punkten nach Hause gefahren oder eben haben wir die im Stadion gelassen. Also diese Skepsis war jetzt bei mir in dem VfB-Umfeld, in dem ich mich so tummel, eigentlich immer da. Okay. Naja, gut. Jetzt ist er weg und er wird auch so schnell wahrscheinlich keinen neuen Bundesligisten mehr trainieren. Naja, schauen wir mal. Naja, ist ja jetzt mit 3 Bundesligisten und einem Zweitligisten. Sagen wir mal, geh doch einfach mal von der nächsten Trainerentlassung aus. Wenn wir darüber wenn ihr jetzt sagen müsstet, welcher Trainer könnte als nächstes gehen? Wer ist einer, der jetzt unten drin steht? Oder? Breitenreiter, sage ich jetzt mal so. Breitenreiter, gut, klar. Naja, aber der hat ja bis auf das Stuttgart-Spiel jetzt auch eine relativ schwere Saison bislang. So. Okay, wer würde denn dann potenziell Nachfolger werden? Wer fällt euch als erstes ein? Das kann ja intern was sein. Keine Ahnung, da wird wahrscheinlich Peter was Internes kommen. Peter Stöger oder so jemand. Würde ich nein, sagen. Peter Stöger wird nicht mehr zu solchen kleinen Vereinen gehen. Dann tut er will ja in gehen. Ja, dann macht er lieber gar nichts. Ich glaube, der hat genug Geld verdient in Dortmund erstmal für die nächsten 2-3 Jahre. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nie, dass Peter Stöger jetzt denkt, er könnte Euroleague und Champions League Clubs trainieren. Ne, Champions League Clubs sage ich auch nicht, aber Euroleague glaube ich schon, dass er davon ausgeht. Also ich sage jetzt mal, wenn Gerhard Breitenreiter, Dieter Breitenreiter entlassen will. Ja. Mein Fellow Langenhagener. Ja, hier, Shoutout zu Dieter. Dann wird's Jens Keller. Ich hätte gedacht, nochmal Slomka vielleicht oder sowas. Gerne. Das ist ein Hannoveraner. Martin Schmidt wäre natürlich auch so ein Kandidat, der super nach Hannover passen würde. Ja, nee, das aber der passt nicht in diese saubere Stadt mit seiner langen Haarfrisur. Das passt nicht. Hat er schon recht, schon eine sehr saubere Stadt. Ja. Aber ist eine sehr saubere Stadt. Aber er kann dann an Langenhagen ziehen in dieses Moloch. Ja, in dieses Moloch. Ja, genau, die ganzen Ghetto-Kids. Übrigens am Freitag und Samstag. Im Chat wird gerade geschrieben, dass der Kölner durch den Korkut ersetzt werden könnte. Das ist wahr. Das stimmt auch noch. Nürnberg, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der jetzt, also ja, das, aber nein, Nürnberg holt nicht den Korkut, das glaube ich nicht. Das wäre auch so ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was Kölner eigentlich ist. Kölner ist ein Spiel, ist eigentlich für mich, aus meiner Sicht, ein Trainer, der eine Mannschaft entwickelt, der eine Idee hat und der auch jetzt natürlich auf die Fresse kriegt, weil er natürlich gegen Leipzig da 6 Buden bekommen hat, gegen Dortmund 7 reinbekommen hat. Aber er hat ja zu Hause auch schon bewiesen, dass er durchaus guten Fußball spielen lassen kann. Also hat Hannover auseinandergenommen. Ich meine, der einzige Kölner in der Bundesliga. Ja. Schön. Einfach mal stehen. Der Pocho muss halt, der braucht die Zeit und den Platz, den er sich verdient hat. Aber weil er auch eben der König ist, traue ich mich immer nicht über seine Witze zu lachen. Deswegen bin ich eher. Kennst du die Szene aus dem ersten Werner-Film? Wenn dieser König da auf diesem Thron sitzt. Und mit wenn der Wurst auf der Krone? Genau. Und wenn er immer mit der Fliegenklatsche dem einen auf den Kopf haut, um den Thron hochzudrehen. Mit der Klinge auf dem Kopf. Ja, genau. Der wirst du bei mir. Der wird ich. Das Problem ist nur, Pocho, wenn du auf deinem Thron sitzt und ich neben dir hocke, bin ich immer noch einen Kopf größer als du. Das ist richtig, aber mein Penis ist trotzdem noch 20 Zentimeter länger. Meine Güte. Also wisst ihr, was ich interessant finde? Wenn das in München nicht schnell besser wird, wenn das in Leverkusen nicht besser wird, auch bei Hoffenheim nicht und auf Schalke. Da bin ich ja mal gespannt, wie man dann dann so verpflichtet. Dann reden wir doch mal. Das finde ich sehr interessant. Dann reden wir doch mal. Schalke. Also es sind ja 4 Vereine, die Probleme haben. Aktuell. Okay, Schalke wüsste ich. Keiner. Schalke wüsste ich auf Anhieb nicht, weil Schalke will dann als nächstes wieder einen Trainer oder will überhaupt einen Trainer mit Strahlkraft. Erstmal glaube ich nicht, dass Tedesco so schnell geht. Der müsste wirklich auf dem Tabellen, also 17., 18., irgendwie da müssten die am 10. 11., 12. Spieltag stehen, damit es da wirklich Rappazamba gibt. Aber was wäre, wenn? Wer was könnte da hin? Also nehmen wir mal an, der verliert jetzt wieder 5 Spiele. Ja, ja, genau. Ja, dann würde ich als erstes natürlich so jemand wie Hasenhüttl, denke ich mal, aufnehmen. Ja, ja. Ja. Oder da den Martin Schmidt? Nee. Auch zu wenig Strahlkraft. Möchte ich nicht ausschließen, aber da bin ich eher bei Pocho und denke mir so, vielleicht, mein Stöger kannst du nicht nehmen, von Dortmund auf Schalke, das ist schwer vermittelbar. Mike Büskens ist doch frei, den könnte man doch mal reinhauen. Naja, die Eurofighter, ich kann es nicht mehr hören. Euro-Eddie. Ja, schwierig, also auf Schalke ist es wirklich schwierig, wenn man sich da gefühlt völlig auf Tedesco eingelassen hat, aber ich sag euch was, Martin Schmidt ist gar nicht so abwegig, hat nicht wie heißt der nochmal auf Schalke jetzt, Heidel, hat der nicht Martin Schmidt nach Mainz geholt damals? Guter Punkt, Ricky. Das könnte sein, dass es da irgendwie... Okay, nächster Feind, lass uns... Aber wir sind uns sicher, dass Leverkusen nur noch wartet, bis, wie heißt der Trainer? Bis Hasenhüttl ja sagt, in Leverkusen sage ich. Naja, Hasenhüttl hat schon ja gesagt, Rudi Völler hat auch schon ja gesagt. Es ist nur noch die Frage, wann man den Trainer entlässt. Was mit Hoffenheim? Ist mir egal. Hoffenheim wird dann irgendjemanden aus der Nachwuchsarbeit nehmen, weil die ja so ein Ausbildungsverein sind und bla bla bla. Was haltet ihr denn von dem Marco Rose da auf Salzburg? Der wird ja auch jetzt in letzter Zeit ziemlich geheilt. Meinst du, das wird so eine Rochade zwischen Hoffenheim und Red Bull, was Trainersachen angeht? Ich weiß ja nicht. Aber der Rose wird viel gehandelt in der Bundesliga. Ja, aber ich verstehe es nicht. Naja, weil der halt großen Erfolg hatte mit Salzburg in der abgelaufenen Euroleague-Saison und jetzt auch in der Liga ganz gut dasteht. Ja, die Liga kannst du nicht als Maßstab nehmen. Da kannst du auch sagen, wir gucken Kreisliga B. Also. Da gebe ich dir recht, aber er hat ja in der Euroleague bewiesen, mit seiner Mannschaft, dass er zumindest mal kein Vollblinder ist. Und der Fußball, den die spielen, sieht ja jetzt auch nicht so scheiße aus. Das kann man ja ihm zumindest sagen. Ja, aber das sollte doch nicht der Maßstab für einen Bundesliga-Trainer sein, dass der mit... Na, was dann? Ja, da sehe ich andere Länder, wo Leute, dann sollen sie mal jemanden aus England holen oder so. Warum immer diese Leute... Guardiola. Die aus nach Hoffenheim. Guardiola nach Hoffenheim. Oh, Guardiola und Hoffenheim finde ich gar nicht so unrealistisch irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast nicht mal alle Latten am Zaun. Seitdem der Dieter der Woche geworden ist, ist alles vorbei. Ich bin da völlig durch. Nein, ich denke... Ich werde hier mundtot gemacht. Also das Ding ist, der Rose wird ja in Hoffenheim relativ offensiv schon gehandelt. Da heißt es ja eigentlich, dass der im Winter, beziehungsweise also in der Winterpause als neuer Trainer für die kommende Saison bestätigt werden könnte. So, okay. Ich habe ja zu Beginn der Saison schon mal gesagt, in dem Moment, wo eigentlich klar ist, wer Nagelsmann beerben wird, ist aus meiner Sicht der Weg vorgezeichnet, dass Nagelsmann dann vorzeitig nach Leipzig geht und man dann eigentlich den neuen Trainer direkt da hinsetzen kann. Weil warum diesen Quatsch da jetzt weiter durchziehen? Also so würde ich es dann handhaben, wenn es irgendwie möglich wäre. Gut, okay, dann zu Leverkusen. Ja, bei Leverkusen... Na, da wird's der Weinziel. Da muss ich zwei... Der ist beim VfB. Lass den doch erstmal fünf Spiele gewinnen. Hasenhüttl. Ja, aber was ist, wenn das in München weitergeht mit Kovac? Und ja, ach, da gibt's bestimmt noch einen auf dem Balkan, den die als Trainer verpflichten können. Oh, jetzt hör doch mal Rassist. Du bist doch ein Rassist, Pocho. Das reicht mir aber wirklich. Ich habe noch nie so ein rassistisches... Boah! Ja. Dass sie dann wird wahrscheinlich nicht nach München kommen. Ja, das wäre ein geiler Pick. Das wäre ein geiler Pick in München. Nee, der geht zu Juve. Ja. Zidane geht nächste Saison zu Juve. Zidane, der geht nicht nach München. Mm-mm. Mm-mm, der geht entweder zu United oder zu Juve. Bei Bayern würde es vom Alter her Arsene Wenger, glaube ich, ganz gut. Wer würde ganz gut passen? Das ist endlich mal wieder der Trainer, für der älteste ist. Die nächsten 15 Jahre können wir den nochmal installieren. Hm. Aber hatte? Würde sich das Arsene wundern? Wenger? Würde sich das wundern, wenn die Wenger da hinsetzen? Nein, als ich sag mal, wenn Kovac das wirklich abschmiert, dann, wenn der noch wen bis zum Saisonende holen muss, macht Arsene Wenger doch Sinn. Ich weiß nicht, aber was es Optionen gibt. Ihr seid so arm dran, ihr Bayern. Ihr Bayern-Fans seid richtig arm dran. Wenn ihr jetzt schon über Arsene Wenger sagt, das wäre okay. Arsene Wenger ist mein Präsident. Jetzt warte mal. Aber Wenger, jetzt noch mal. Jetzt, hör doch mal. Ich muss jetzt mal was dazu sagen. Jetzt lass doch mal den Chris reden, Pocho. Der Arsene Wenger hatte ein zutiefst sympathisches Interview nach dem Homecoming auf Merthe. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe die DAZN Highlights gesehen und ich habe die DAZN Interviews gesehen. Und Arsene Wenger hat ein tolles Interview gegeben. Er spricht Deutsch, er ist in der Blüte seines Lebens, 68 Jahre. Das ist mein Coach für die Zukunft. Ich baue mit meinem Verein auf Arsene Wenger. Danke. Was denn mit Ralf, warum denn nicht Ralf Hasenhüttl? Warum? Der hat doch Stallgeruch. Die Scheiße ewig da. Nee, weil ich glaube, dass Leverkusen den vorher wegschnappt. Aber wenn der jetzt wüsste, wenn der jetzt mal so den Anruf schon bekommen hat, also eins ist ja klar, die werden jetzt auf jeden Fall schon mal mindestens Gespräche mal führen. Mhm. Da bin ich mir sicher. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt so blauäugig in diese Pause gehen und sich denken, ja, oh, das wird schon irgendwie, da wird es Gespräche geben. Beim VfB hieß es ja auch so hinter vorgehaltener Hand, dass man schon seit Düsseldorf mit Weinzierl im Kontakt steht. Und als ich dann gehört habe, dass Michael Reschke dem Markus Weinzierl das Praktikum bei Pep Guardiola im Sommer vermittelt hat, gehe ich davon aus, dass man schon noch weit davor im Kontakt stand. Weil das ist mir zu viel. Wir verstehen uns ganz gut und haben ab und zu. Ich sag euch jetzt, wer neuer Bayern-Trainer wird. Jetzt kommt's. Sag nicht Jupp. Nein. Es wird eine Tandemlösung. Scholl und Kahn. Scholl Kahn. Hört sich an wie so ein EU-Finanzminister. Kaschol kommt dann. Kaschol. Nee. Und zwar, überlegt mal, eins und eins zusammenrechnen. Heute gibt's einen neuen freien Trainerposten. Löw, du glaubst ja nicht mehr, dass der Löw das macht. Löw und Bierhoff in einer. Oh, das wäre toll. Dann würde ich auf jedes Bayern-Symbol, weil ich irgendwo draußen wenn der das macht, uriniere ich in Kondomen und beschmeiße den damit auf den Training. Das sage ich dir ganz klar. Fahre ich an die Säbener Straße mit voll urinierten Kondomen und beschmeiße Jogi Löw. Das ist für mich ein perverses Schwein. Jetzt müssen wir uns mal diesen Bogen kurz mal schlagen. Habt ihr das Interview mit Mats Hummels nach dem Spiel gesehen? Unerträglich. Ja. Wie kann dieser Mensch sich noch trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und solche Sachen zu sagen, wie der es tut. Was für ein überhebliches... Halt doch einfach das Maul. Weißt du so, warum? Mhm. Warum? Warum kann man nicht einfach sich hinstellen und sagen, ja, lief heute scheiße, irgendeine Floskel oder gar kein Interview geben? Warum? Warum stellt man sich da hin so, ja, jetzt kriegen... Aber der Groß hat es doch gesagt, jetzt kriegen wir bestimmt wieder auf die Fresse. Du Fick, Pussy, was soll denn der Scheiß? Natürlich kriegst du auf die Fresse. Ihr verliert jedes Spiel. Mein Gott, wie kann man denn das so wie so kleine Mädchen, jetzt kriegt man wieder Ärger, weil man so spät nach... Das ist schon... Oh, da muss ich meinen Stuhl kaputt reißen. Ruhig, kleinen Moment, ich habe glaube ich gerade einen... Ich glaube, ich muss doch schon vorher zum Neurologen. Hier ist eine Hämorrhoide gerade. Ich reg mich seit diesem... Wann war das Spiel? Samstag. Seitdem rege ich mich so sehr über diese ganzen Idioten auf. Vor allen Dingen über diese Aussage, die mich am meisten zur Weißglut bringt, ist, jetzt kriegen wir wieder auf die Fresse. Wieso Pussys. Stellen die sich dahin, die wollen die größten. Ja, genau. Bremst mich. Ich bin heute. Das ist die Angst vorm Tod. Also ich habe das Spiel am Samstag nicht gesehen. Ich war beim Schwarzen Afghan an dem Abend. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass. Jetzt lass ihn doch mal ausreden, Pocho. Ständig redest du rein. Ich glaube, ich kotze. Da siehst du, der furzt ins Mikrofon und das wird ihm vorgezogen, dass ich meine ungewollte und damit weltoffene Darstellung eines Themas preisgebe. Du bist ein Faschist, Pocho, du hast nichts weltoffen. Ich bin ein Alleinherrscher. Der einzige Podcast bist du. Der was? Ja. Ich habe noch nie so viel Anti-Jugofines gehört wie von dir. Anti-Jugofines. Josip. Oh Mann. Nein, also, aber ist, ich sag dazu nichts mehr. Wozu denn? Jetzt, Chris, erklär uns doch mal auf. Warum ist denn das alles so schlimm mit der Nationalmannschaft? Das ist ein intrigantes, dummes Nuttenloch, du. Das glaubst ich bin so verzweifelt, ich will jemanden ärgern. Also jetzt hören wir mal. Jetzt hört da beide bitte mal ruhig zu. Ja, danke. Ich habe am Samstag, wie gesagt, das Spiel nicht gesehen. Ich habe von einem Kasachen, der mit einer Oma sich unterhalten hat, übrigens Props nochmal an den jungen Burschen, der war Mitte 20 und die Oma hat ihn die ganze Zeit vollgelabert wegen Flüchtlinge und wegen der aktuellen Politik. Er hat einfach alles outsmartet. Sie kam mit einem neuen Thema, er outsmartet es einfach. War nicht immer alles so rock solid, was er gesagt hat, aber egal, sie hat es geglaubt und darum ging's. So, und er hat mir gesagt, dass Deutschland 3-0 verloren hat und da habe ich gedacht, hä? Da haben wir erstmal geguckt, tatsächlich, die haben 0-3 verloren in Amsterdam. Übrigens, Pocho, du musst schon deine eigenen Gags erzählen, weißt du? Du kannst nicht einfach meine Gags nacherzählen, das geht nicht. Ach so. Du meinst, den Röpser ist auf die, der ist für dich auf Trademark, oder was? Ja. Okay. Bis jetzt wurde einfach alles nochmal wiederholt, wo wir eigentlich schon waren. Jetzt will ich wissen, wo ist das Problem? Pass auf. Und im Zuge dessen, weil ich mir dachte, gegen Holland 0-3 verlieren, das ist aber ganz schön, habe ich am Sonntagmorgen, habe ich einiges geguckt an Talks. Und da gab es folgendes Zitat. Ich glaube, dass das gab es am Sonntag dann tatsächlich. Und zwar hat Löw gesagt, wenn das alles war, halte ich es aus. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Das bezeichnet eigentlich diese aktuelle Situation um unseren Bundestrainer so perfekt. Wenn das alles war an Kritik, was jetzt kam die letzte Woche, halte ich es aus. Es geht hier nicht um Aushalten. Es geht hier nicht darum, irgendwie an seinem Stuhl, an seinem Amt zu klammern, bis man nicht mehr kann. Sondern es geht darum, Veränderung anzustoßen. Es geht darum, irgendwie hier mal neue Reize zu setzen. Oder passiert hier alles nicht. Das Einzige, warum nicht? Das Gefühl habe, das Gefühl, was ich habe, ist, dass Jogi Löw versucht, mit so wenig Neuerung und so wenig Innovation wie möglich im Amt zu bleiben. Ich glaube, das ist so ein Spießrutenlauf, den er für sich selber irgendwie gesteckt hat. Aber warum macht er das? Ich verstehe es nicht. Es ist doch nicht so, dass es niemanden gibt, den man nominieren könnte. Warum hält er so extrem an dieser Mannschaft fest, die offensichtlich irgendwie so ein bisschen den Anschluss verpasst hat? Zumindest bei den großen Mannschaften. Ganz im Ernst. Dieses Philipp Max gelabert, das kann ich ja selbst gar nicht mehr hören. Aber der das ist doch nur eine Symbolfigur. Weißt du, um was nein, es da geht? Nein, es ist keine Symbolfigur. Ey, Ricky, du spielst hinten links mit Jonas Hector, der A, in der zweiten Liga spielt und B, da auf der 6 spielt. Es geht doch darum, wie die spielen. Es geht mir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es geht mir darum, wie diese Jungs da Fußball spielen. Und da steht halt ein Philipp Max für einen anderen Fußball. Möglich, dass der gegen Frankreich oder gegen die Niederlande keinen Stich sieht, ist mir aber fast egal, wenn ich mal wenigstens so diese Bemühung sehen würde von dem Trainer, was anderes zu probieren. Damit könnte ich dann, also ich könnte dann eher mit einem 3-0 leben, wenn wir da eine Aufstellung angetreten wären, die eigentlich überhaupt nicht einer deutschen Nationalmannschaft würdig ist, aber gleichzeitig verkörpert das die Zukunft, beziehungsweise so von den 11, die dann spielen, sind 8 Spieler unter 25, unter 24. Das wäre ja schon mal sowas, was mir zumindest die Hoffnung geben würde, dass da was nachkommt. Aber das ist ja wirklich immer derselbe Scheißhaufen, der da aufgestellt wird. Es ist absolut richtig. Was heißt denn nachkommt? Er ist doch da. Die Havertz, die Sanés, die Brands, die sind doch alle da, Mann. Ich habe meine Aufstellung hier. Hummels und Boateng da hinten. Ich sag euch meine Aufstellung. Sag mal meine Aufstellung. Ja, das wollte ich heute machen, dass wir zusammen mal alle 11 Startspieler durchgehen. Ich habe jetzt die Aufstellung, die ich und gerne gesehen hätte. Wenn du jetzt sagst, boah, Ter Stegen, sage ich natürlich, ey, geschenkt, natürlich. Aber das ist nicht unser Problem. Das ist nicht unser Problem. Für mich fängt da das Problem an. Weil damit ging dieses ganze WM-Scheißdreck los, dass ein Torhüter, der die ganze Zeit regelmäßig spielt, gute Leistungen bringt, auf der Bank sitzen muss bei der Weltmeisterschaft und einfach der Krüppel da wieder ins Tor darf, der da mit seinem Reklamierarm mir sowieso auf den Sack geht, da fahre ich noch hin, schmeiß ins iPhone aufs Maul. Das heißt, wenn der nochmal vor mir steht und einen Balljungen so komisch anguckt, den scheiß ich in den Becher und schmeiß den zu ihm, wie so ein Bonobo-Affe, beschmeiß den mit Kacke. Sag ich dir ganz so, wie es ist, dummes Schwein. Das war der absolute Beweis dafür. Und das ist so. Wenn Jogi Löw was anderes behauptet, lügt er. Ist so, dass das Leistungsprinzip überhaupt keinen Wert hat, überhaupt nicht existiert bei Jogi Löw. Und da geht's doch nicht los. Du kannst meinetwegen ein, zwei Spieler, Eckpfeiler, deine Sprachrohre, deine Spieler, denen du irgendwas vermittelst, um es dann wieder anderen zu vermitteln, kannst du gerne nicht nach dem Leistungsprinzip irgendwie beurteilen. Aber nicht alle. Es geht nicht. Das ist einfach eine Katastrophe, was da passiert. Es geht mir da wirklich jetzt nur um diese Neuer-Problematik, weil das genau ja eine Position wäre, wo du ohne Probleme einen anderen hättest spielen lassen können, der sich A verdient hat, Weltklasse hat und dann, wie gesagt, auch so ein Zeichen für andere Spieler, die sehen, okay, wenn ich gute Leistungen bringe, dann haben die Platzhirsche hier ihren Platz eben nicht sicher. Deswegen hätte ich Ter Stegen schon zur Weltmeisterschaft ins Tor gestellt. Poche brauche ich da gar nicht fragen, weil als Gladbacher Junge ist der gesetzt. Richtig. Ja. Und wie du es richtig sagst, oder wie ihr es beide richtig sagt, beginnt dadurch halt auch wirklich so ein Kreislauf, beziehungsweise so ein Teufelskreis. Denn wenn Löw so handelt, wie er es jetzt tut, sehen die jungen Spieler ja nur eins. Ich kann so gut sein, wie ich will. Ich spiele ja eh nicht. Richtig. Und das ist eine totale Demotivation. Und das diese zieht Demotivation, sich ja auch so durch. Und diese Demotivation zieht sich dann nach oben durch in den Managerbereich. Und die Arroganz und so weiter und das Auftreten und so weiter erinnert immer mehr, jeden Tag mehr, wie wir es seit Monaten schon sagen, an eine politische Organisation beziehungsweise die Bundesregierung. Es wird alles falsch gemacht. Und es wird einfach so hingenommen. Das kann, und diese Weltfremdheit, dieses sich von dem Pöbel entfernen, der wir dann in dem Fall sind, das wird immer krasser. Und ja, was willst du machen? Nichts kannst du dagegen machen. Du kannst ja nicht auch zur Montagsdemo gegen den Bundestrainer aufrufen. Den musst du einfach entlassen. Aber wie soll denn das gehen, wenn die Leute, die ihn entlassen, die ganze Zeit seinen Schwanz lutschen und der denen ihren Schwanz lutscht? Das ist doch eine riesen Schwanzlutscherbande, die zusammensetzen und sich gegenseitig ihre Schwänze lutschen. Und dann ist der vollgefressene, fette Kinderficker-Hurensohn auch noch mit am Start, der die ganze Zeit in irgendwelchen Kameras blinzelt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wen du jetzt meinst. Weil jeder richtig ist von denen. Ach so, du kannst jeder von denen, die da ihr Gesicht in die Kamera halten, dem gehört eigentlich immer direkt einen in die Fresse gehauen. Sag ich dir mal ganz ehrlich, wenn ich der Moderator, würde ich dem erstmal das Mikrofon direkt aufs Maul schlagen, 8-mal, bis es blutet, die dumme Sau. Und dann würde ich ihn hochziehen und sagen, jetzt mach deinen Maul auf, du dummes Schwein. Die gehen mir alle auf den Sack, die Nutten da. Mein Gott, ich reg mich gar nicht mehr auf. Ist ja schon gut. Die hast du aber auch gar nicht. Jetzt machen wir mal mit der Abwehr. So. Da habe ich schon erste harte Fall für mich, so wäre für mich Kimmich auf rechts. Weil ich schon der Meinung bin, dass der als Sechser ganz schön. Er ersetzbar ist als hinten rechts, natürlich. Poccius Ginter würde wahrscheinlich hinten rechts spielen. Oder Kehrer. Oder der Thilo, kann man gerne machen. Aber auch dieses Thema habe ich schon 100-mal erklärt. Kimmich ist ein super Sechser. Kimmich ist meinetwegen ein Weltklasse-Sechser. Kimmich ist ein Weltklasse-Rechtsverteidiger. Haben wir Alternativen für Kimmich auf der Sechs? Ja. Haben wir Alternativen auf der Position hinten rechts für Kimmich? Nein, also stellt sich doch die Frage gar nicht, Digga. Aber lass doch die Leute erstmal spielen. Ich meine, die ganzen, die jetzt da im gemachten Nest sitzen, die sind ja auch nur deswegen zum Zug gekommen, weil Löw irgendwann mal gesagt hat, jetzt schmeiß ich halt, sei es jetzt mal damals ein Schweinsteiger oder wer auch immer, die schmeiß ich jetzt einfach mal rein. Die sind vielleicht noch nicht so weit, aber die lass ich jetzt mal spielen. Darum geht's mir ja, dass man versucht, einfach solche Spieler mal die Möglichkeit zu geben, auch zu verkacken, beziehungsweise ihnen das Vertrauen zu schenken. Das macht er ja gar nicht. Er hält ja immer wieder an dieselben Pfeifen fest und stellt ihnen am liebsten dann noch bekannte Mitspieler an die Seite, damit sie sich auch ja irgendwo anlehnen können. Also es gibt ja überhaupt nicht mehr dieses, ich muss mich jetzt hier durchsetzen, ich muss mal Scheiße fressen, ich muss mich neu zurechtfinden mit einer Abwehr. Nee, da wird immer alles so weich wie möglich gespürt. Deswegen sage ich, auf rechts kannst du unter Umständen auch mal einfach so einen Kehrer hinstellen oder einen Henrichs oder von mir ist auch ein Ginter. Und in der Innenverteidigung wäre es bei mir jetzt Süle und Tah, weil die stehen für Schnelligkeit. Tah macht immer noch einen Haufen Fehler, gebe ich einen Fick drauf. Wir sind die deutsche Nationalmannschaft, in der Regel kriegen wir keine Gegentore, in der Regel, in dem Jahr ist es anders, sondern also die Innenverteidigung sollte nicht unser größtes Problem sein. Ja. Weißt du, da kann ich damit leben, wenn da mal irgendwie ein dummes Tor reingeht. Weißt du, wie es für Henrichs bei Monaco läuft? Bei Monaco läuft es nicht gut, das ist mir klar, aber spielt er da regelmäßig? Also er hat in der Champions League gespielt, das weiß ich. Okay, gut. Ja, also so was ich habe ihn immer spielen sehen, so muss ich sagen. Ich habe da zwei Spieler auf jeden Fall gesehen von Monaco, aber ich bin der Meinung, der sitzt da relativ fest im Sattel, aber es läuft halt nicht gut. Okay. Bei Kehrer ist es halt so eine Sache, aber bei PSG, da läuft es halt nicht so für ihn. Genau. Also noch schlechter als für Henrichs, glaube ich. So, aber Süle und Tah, wer sagt da? Da kann ich schon mit leben. Wobei ich nicht der größte Süle-Fan bin, aber von seiner Form momentan müsste er spielen, das stimmt ist schon. Ist nicht der, okay. Für mich persönlich nicht. Aber das Wer wäre für dich denn dann so eine Option? Nein, fürs Spielen sollte er das so machen, das stimmt schon. Ich bin ja auch kein Tah-Fan und dann würde ich ja deine Argumentation total zunichte machen, nur aus subjektiven Gedanken und da geht's halt nicht. Sag doch mal, was du für Alternativen hättest. Nein, ich habe ja keine. Die kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach nur Baumgartel, Ginter sind ja auch noch Leute, die gute Leistung zeigen. Also Baumgartel zum Beispiel. Ich finde, Ginter hat es auch im letzten Spiel nicht schlecht gemacht, noch von denen, die da um Platz standen. Aber du musst einfach mal so sehen, dass für mich das Schlimmste ist, was man aus dem letzten Spiel mitnehmen kann, war die Leistung von Hummels und Boateng, der so hinterhergelaufen ist, als ob er wirklich nicht in Form ist. So hat es auch mein bester Kumpel, der Klugi, gesagt. Der ist einfach nicht in Form. Welcher Spieler? Boateng. Beim ersten Gegentor, ne? Ja, genau. Dieses Zurückeiern, das hat mich schockiert. Die Geschwindigkeit. Am ersten Gegentor? Nach der Ecke? Nee, dann war es das zweite Tor. Aber da war er schon verletzt. Da muss man ihn wirklich ein bisschen in Schutz nehmen. Okay. Der hat durchgespielt, weil er verletzt war. Aber da brauchen wir nicht drüber reden. Die besten Tage liegen auch hinter Jerome Boateng. Müssen wir, ist einfach so. Fakt. Sag das doch bitte Jerome. Sag doch Jerome. Jerome, es war ein super Innenverteidiger, der hat richtig tolle Leistungen gezeigt. Ich fand den toll. Ich finde, der hat auch ein super Magazin, sieht gut aus und hat auch einen tollen Modegeschmack. Aber macht nicht tolle auf Brillen Fußballplatz zu zoomen. Super Brillen, super Klobrillen, alles. Toll. Aber ich möchte ihn trotzdem nicht mehr in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Und Hummels sowieso nicht. Mit diesen Aussagen. Ja, Hummels geht sich, nicht mehr für mich. Hummels er stellt sich durch. Mit diesen Aussagen total über die Meinung aller deutschen Fußballfans auch ein bisschen, weil er sich selber so mehr oder weniger, er spricht sich ja fast schon selber heilig, indem er sich so hinstellt. Absolut. Was wollt ihr eigentlich von mir? Also wenn ich das Spiel hier sehe, wir hatten Chancen, wir hätten eigentlich 12.000-0 gewinnen müssen. Wir haben halt nur nicht getroffen. Und die Holländer, weil, vor allen Dingen, wenn man das Spiel mal sachlich sich anschaut, hätten die Holländer eigentlich schon in der 70. Minute mit 5-0 führen müssen. Ja. Weil die waren einfach nur so dumm, die Konter halbwegs vernünftig auszuspielen. Ajax doch auch. Das ist das Nächste. Also das meine ich ja eben, du kannst ja die Meinung haben, dass man unglücklich verloren hat. Aber er muss sich doch der Tragweite bewusst sein, wenn er so ein Interview nach so einer Leistung gibt. Ist ja nicht so, dass Deutschland 12-mal einen Pfosten getroffen hat. Weißt du, oder 18 Torschüsse hatte. Aber das ist die Selbstwahrnehmung dieser Spieler momentan. Ja, genau. Die Selbstwahrnehmung dieser Spieler ist, wir sitzen auf einem erhobenen Ross und wir haben hier das Sagen. Und auch wenn wir Scheiße spielen, werden wir weiter Scheiße spielen, weil wir trotzdem weiter den Adler auf der Brust tragen. Und dann da solche Spieler. Und das ist das Schlimme daran. Solche Spieler, auch durch den Spielplan und so weiter, solche Spieler werden dann Rekordnationalspieler irgendwann. Ja, ich kann ja damit leben, dass jemand Rekordnationalspieler wird. Das ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, aber da muss halt. Da möchte ich mich mit dem aber auch ein bisschen. Ja gut, ich kann mich auch mit Lothar Matthäus nicht identifizieren, aber da hat ja die Leistung auch nicht ganz mehr gestimmt zum Schluss. Nein, nicht ganz. Der Frauengeschmack ist gut. Und übrigens, ich muss auch noch einen reinwerfen, wenn wir hier über Rechtsverteidiger diskutieren. Es gibt auch noch einen Lukas Klostermann, der hervorragende Leistung zeigt. Auch hier sagt man so, der ist ja noch jung, heißt es ja dann immer. Ja, der spielt, der ist ja noch jung. So, der ist jetzt auch schon 22, 23 Jahre alt. Wann willst du diese Leute einfach mal ranführen an diese Mannschaft? Der müsste schon sein? In dem Alter, das stimmt. Der müsste schon längst spielen. Na klar, der war jetzt letzte Saison verletzt und so, gar keine Frage. Aber trotzdem, der müsste schon längst spielen. Wir verpassen da total den Anschluss. Wir verschenken eine komplette Generation an tollen Fußballspielern, die jetzt zum Beispiel wie so ein Henrichs vielleicht nicht regelmäßig mit Leverkusen in der Champions League gespielt haben oder so. Ja, gut, jetzt ist er natürlich weg, aber ihr wisst, was ich meine. Dann sollte man denen wenigstens die Möglichkeit geben, bei der Nationalmannschaft mal zu spielen. Nee, jetzt ist er weg. Ist er verletzt? Nee, Henrichs ist jetzt weg von Leverkusen, meine ich. Ach, Henrichs, ich hab Havertz verwechselt, Entschuldigung. Nee, der ist noch da. So, ja, aber lange aber nicht meine, mehr. Aber wenn wir noch. Es sind doch Leute da. Wenn wir noch beim Thema, was Chris eben kurz angeschnitten hat, dass er es nicht gut findet, dass Hector spielt, da muss ich ein bisschen gegensteuern und auch mit dem Beispiel von Köln. Wir haben uns vor Wochen und so weiter gefragt, wer denn mal im Sturm spielen soll. Ich finde, dass der Terodde mittlerweile mal im Sturm spielen sollte in der Nationalmannschaft. Ich nicht. Ja, ich weiß, weil er aus Stuttgart kommt. Nein. Ich finde, Simon Terodde ist ein hervorragender Stürmer für die zweite Liga. Das ist auch von mir aus noch ein halbwegs vernünftiger Erstligastürmer. Aber der muss für mich nicht jetzt in der Nationalmannschaft spielen. Man kann dieses Argument natürlich bringen, das du jetzt auch gebracht hast. Er schießt viele Tore in der zweiten Liga hin und her. Aber da würde ich für mich eher in Arp mitnehmen, der vielleicht noch nicht seine Leistung so gezeigt hat, aber ist auch ein junger Spieler. Lass doch die einfach kicken. Nee, aber nur Arp. Warum willst du den denn mitnehmen? Weil der für mich für eine Zukunft steht. Darum geht es mir doch aktuell, dass ich sehe, dann hast du bald eine Nationalmannschaft von sogenannten Wunderkindern, die dann doch nichts werden. Also nein, ich habe doch auch schon andere Leute jetzt genannt, die eben nicht in diese Richtung gehen. Ich würde Arp auch nicht als ersten aufstellen. Ich würde es jetzt einfach erstmal mit Uth versuchen, weil aus meiner Sicht ist das momentan. Nee, würde ich auch nicht. Finde ich auch nicht gut, die Wahl. Wir haben momentan. Das ist auch so symptomatisch. Das ist so symptomatisch für Jogi Löw. Du kannst meinetwegen gerne Marco Uth irgendwie nominieren. Dieter. Aber momentan ist der obviously nicht in Form. Und das ist der Moment, Jogi Löw ihn nominieren. Und das ist alles so antizyklisch und es ist alles so dumm. Und das macht mich alles sonst so in Sturm stellen? Und ich hasse diesen. Darum geht's ja. Wen willst du sonst in Sturm stellen? Werner auf die 9 und fertig. Hast keine eigenen Alternativen. Ja, dann hast du halt Pech. Ich würde es machen. Ich will den Werner über rechts oder über links sehen, am liebsten über links, aber dadurch, dass ich Sané aufstellen würde, würde ich den Werner halt eher über rechts schicken und dann Sané über links. In der Mitte würde ich erstmal den Uth reinhauen, nur um das mal mir anzugucken, ja, wie das funktioniert, wenn der dann mit den zwei Raketen da zusammenspielen darf. Und ich bin mir fast sicher, dass auf jeden Fall so ein Uth sich dann auch über Nationalmannschaftsspiele wieder vielleicht an seine eigentliches oder an sein eigentliches Leistungsvermögen ranpirschen kann. Vielleicht ist ein Volland auch nicht so abwegig, dass man den mal mitnimmt. Auch der hat jetzt, ich weiß nicht, auch nicht die allergeisten Leistungen abgerufen, aber das ist halt momentan die Liga, in der wir schauen müssen, wenn es um deutsche Stürmer geht. Finde ich eben nicht. Genau, wen gibt es denn da sonst? Ja, wie gesagt, ich finde, da muss man von der momentanen Leistung ausgehen, besonders wenn man sowas spielt, wie jetzt diesen Wettbewerb der Nations League, und da muss man mit den Nationalmannschaft spielen, die im Moment am besten sind, an wer deutschen denn? Stürmern, und dann musst du einen Terror mitnehmen. Der hat doch in der ersten Liga nichts gerissen. Ja, aber der reißt doch jetzt im Moment was. Du, es geht doch, wir reden, du hast doch selber Zweitliga-Fußball miterlebt mit deiner Mannschaft, ja, natürlich, oder? Da funktioniert alles 12 Sekunden langsamer als in der Bundesliga. Natürlich trifft da ein Terodde, wenn er eine Viertelstunde Zeit hat, um den Ball anzunehmen, gucken zu können, zwischendurch noch seine Frau zu Hause anzurufen, dass sie jetzt mal einen Fernseher einschalten soll, weil jetzt schießt er gleich ein Tor. Aber natürlich was, funktioniert welches das. Welches Argument spricht denn gegen das, was du bringst, wenn du da einfach nur den Namen Terodde austauschst? Für mich das Alter. Aber, ich sag mal so, nimm ihn mit. Das wäre für mich jetzt nicht, für mich wäre das ein größeres Zeichen an Perspektive von Jogi Löw, wenn er sagt, ich nehme Terodde mit, als das, was er momentan macht. Also von daher bin ich bei dir. Lieber nehme ich einen Terodde mit, als die Pfeifen, die jetzt am letzten Samstag da noch groß zu groß wie Müller und so. Exakt. Da bin ich dann bei dir. Da einigen wir uns. Okay, also Terodde, können wir alle drei, ich wieder nie. Können wir alle dreimal unsere Flügel und unsere Neun kurz sagen? Ich würde Werner, Sané, Brand aufstellen. Werner auf der 9, links Sané, rechts Brand. Und ihr? Bin ich nicht dumm, die Wahl. Könnte ich so unterschreiben. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich würde Ud in die Mitte stellen, Werner, Sané, aber ich kann auch mit der Variante leben, die Chris gesagt hat. Also für mich ist es wichtig, dass Werner und Sané auf jeden Fall, dass die immer eingewechselt, beziehungsweise dass der Sané immer eingewechselt wird. Was soll denn das? Es ist einfach nur, der Löw will einfach nur seinen scheiß vollgewichsten Schwanz die ganze Zeit Sané in die Fresse halten. Das ist das, was er damit macht, diese Erniedrigung so. Lass den Jungen spielen! Jedes Mal, wenn ich den spielen sehe, ob es in Manchester ist oder sonst irgendwo, habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen was. Und selbst wenn mal ein Spiel lang nichts geht. Oder zwei. Typ, ja, ist mir auch egal. Der sorgt wenigstens dann vielleicht im dritten Spiel für ein bisschen was Erfrischendes und eine neue Komponente, die man so schon lange nicht mehr im deutschen Fußball gesehen hat. Dieses Runterstufen da von dem Jungen, das kann ich nicht mehr ertragen. Das sag ich dir so, wie es ist. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass man Löw irgendwie jetzt was Schlechtes wünschen will oder sonst irgendwas. Ich habe die Nicht-Nominierung schon nicht verstanden und jetzt diesen Kindergarten verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich. Also die Aufstellung ist gerade reingekommen bei meinem OneFootball-Push-Service. Soll ich sie kurz auflesen? Auf vorführen? Ja. Vortanzen. Wie ich es in der... Ich will's raten. Ich guck nicht. Okay. Ich will's raten. Aber also nicht gucken, nicht gucken. Nee, ich schwör's. Im Tor, Manu Neuers klar. Natürlich. Sie. Na, okay. Du sagst Position, ich sage, ja? Okay, jetzt denke ich mal, warte, ich mach erstmal Innenverteidigung, okay? Da denke ich, dass Süle und Hummels spielen. Richtig. Nein, der lässt den Hummels spielen. Ja. Okay. Linker Verteidiger Plattenhardt? Schulz. Ah, okay. Denn wie wir wissen, mit Schulz geht immer Umbruch. Der musste sein. Ex-Gladbacher, Schulz. Jetzt kommt für mich die größte, das größte Fragezeichen, ob er Kimmich auf rechts stellt oder den in, als Sechser bringt. Aber ich sag mal Kimmich rechts. Nein. Wer? Ginter. Oder Dreierkette. Ginter. Mit Schulz. Ginter. Okay, kann ich mit leben? Ja. Und dann spielt aber Kimmich als Sechser. Kimmich als Sechser, richtig? Mit Groß. Mit Groß, richtig. Und noch einem daneben? Da kommst du nicht drauf. Also 4-3-3 oder was? Nicht Rudi. Hör ab. Ja. Nein. Rudi? Nein. Also. Ich wollte nur sagen, 4-3-3 stimmt, ja. Okay, dann Müller? Nee. Nein. Ach, dann Brandt. Auch nicht. Draxler? Auch nicht. Es gibt doch so viel, gibt's doch gar nicht mehr. Ja, doch, komm. Pass. Da kommst du nicht drauf. Ich gebe mal einen Tipp, er spielt nicht in der Bundesliga. Özil ist wieder da. Ich werde verrückt. Der spielt ja nicht in der Bundesliga. Der hat einen Twitch-Stream heute. Henrichs? Nein. Ist er nominiert? Nein. Ich meine Havertz, nicht Henrichs. Auch nicht. Dass Havertz nicht spielt, ist für mich ein Skandal. Ist er nominiert eigentlich? War er nominiert? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ist für mich das Beste, was mit in der Bundesliga gerade rumläuft. Aber nominier mal nicht. Mach mal lieber sag nicht. Sag mal, wer Thilo der Dritte ist. Thilo Kehrer. Was? Im rechten Mittelfeld. Vielleicht machen sie es noch irgendwie anders. Wahrscheinlich. So, und jetzt die drei Offensivspieler. Okay, jetzt. Also Werner ist klar. Ja. Werner ist klar, Sané wird spielen. Auf der neun ist Werner. Sané links. Und jetzt rechts Brandt. Falsch. Arne Meyer. Da kommst du nicht drauf. Spielt in der Bundesliga. Ja. Maxi Eggestein ist ja überhaupt nominiert. Das sind alle Spieler, die ich nominieren würde. Aber der ist noch nicht nominiert, war genau, Maxi Eggestein. Genau, ja, ja. Warte mal, wer Maximilian Philipp oder so, ne? Aber auch nicht. Aber nicht es Müller. Ist Serge Gnabry. Serge Gnabry. Oh, okay. Ja, da, ich weiß, was er da. Also jetzt, okay, jetzt ist natürlich schwierig. Jetzt nimmt er da junge Leute, aber ich habe das Gefühl, er macht das jetzt, um ein Zeichen zu setzen. Also es ist nicht. Ja, die, ja, ich nehme ihm jetzt schon wieder die Überzeugung nicht ab. Und die Aufstellung im ersten Moment wirkt auf mich wie von einem geisteskranken Computer zusammengestellt oder so. Es ist für mich schon wieder, manche Dinge sind für mich einfach nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, gerade im Mittelfeld liegt es für mich auf der Hand. Ich würde als erstes mal Arne Meyer nominieren und dann würde ich, also mit Kroos, ich finde ihn hervorragend, deswegen würde ich ihn auch spielen lassen, aber ich finde, er hat in den Nationalmannschaftsspielen jetzt auch irgendwie nicht die Leistung gebracht, die ich von ihm erwarte, aber der ist so gut, dass du ihn einfach nicht draußen lassen kannst. So, und dann habe ich so Typen für mich im Mittelfeld wie Brandt, dann hätte ich einen Typen wie den Maxi Eggestein, Ding hast du schon erwähnt, Havertz, das sind alles so Spieler, die ich dann um Arne Meyer und Toni Kroos irgendwie positionieren würde. Aber Ricky, Traxler spielt für mich keine Rolle, überhaupt nicht. Aber Ricky, noch für dich und weil Chris das gerade so per Push-Nachricht so weltexklusiv gesagt hat, sage ich noch was zur Aufstellung der Franzosen, die mich auch gerade per Push-Nachricht gekommen ist. Soll ich die auch erraten, Bojo? Wenn du das kannst, dann Respekt. Fang mal an. Also ich kann bestimmt nicht alle, aber lass mich mal raten, ob ich ein bisschen was zusammenkriege. Ja, gut. Ich muss mich natürlich jetzt an den Weltmeisterkader so ein bisschen entlanghangeln. Wir spielen 4-5-1. 4-5-1. Ja gut, aber mit zwei Offensiven dann im Mittelfeld, ja, oder? Ja. Ja, ja. Okay. Oh, wie hieß der Torwart? Warte. Nicht Hugo. Wie hieß denn der nochmal? Hugo? Loris. Hugo Loris, richtig. Dann heißt, ja, stimmt, ich wusste irgendwie so. Okay, Loris, ja, ist da Pavard weiß, spielt, ist auch klar. Ich würde auch eher den Areola spielen lassen momentan, aber der hat ja mega gehalten. Gibt sicherlich größere Probleme für Didier Deschamps. Pavard ist gesetzt. Ja, Pavard spielt, ja, ja. Varane wird spielen, ja, und dann jetzt fängt's an im Mittel in der Innenverteidigung, wo ich es nicht genau weiß, weil ja der Ding verletzt ist. Im Titi ist, glaube ich, verletzt, ne? Ja, deswegen, da weiß ich jetzt nicht, wer da den ersetzen kann. Pocho, wer ist das? Das ist Kimpembe. Oh, den kann ich nicht. Ich kann ihn auch nicht. Den kann ich nicht. Über links, da weiß ich nicht, wie der heißt. Ich weiß, das ist derselbe, der bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Hernandez. Okay. Hernandez. Ja. Typisch französischer Name heute auch. Ja, Mittelfeld, Pogba, Kanté ist klar. Ja. Da, außer es ist einer verletzt. Nein, beide spielen. Nein. Und jetzt natürlich das Offensive. Mein Griezmann ist klar, Mbappé ist klar. Genau, und da finde ich auch die große Überraschung. Warum? Kannst du da schon einen Tipp geben? Weil, ja, ich kann dir den Tipp geben, dass Blaise Matuidi spielt und ich als großer Juventus Turin, ich möchte mal sagen, Ultra, ich bin schon viel mehr. Ultramark. Ultra, ich bin Ultramark. Und Blaise Matuidi spielt eine wirklich gute Saison. Aber gerade, wo von Dembélé, der Stern bei Barcelona, durch die Stratosphäre geht, ne, der spielt wirklich, er ist Leistungsträger momentan. Und dass der nicht spielt, finde ich sehr interessant, weil du hast Matuidi, der halt auch eine Rakete ist, aber du kannst halt nochmal eine Rakete nachzünden. Und das finde ich schon unglaublich. Du hast mit Mbappé, Griezmann auf der 10. Wer spielt denn als Stürmer? Na, Olivier. Giroud. Ach, Giroud. Der hat einen schönen Bart. Ja, habe ich jetzt. Der hat einen tollen Bart. Aber ich finde es, also Giroud finde ich nicht mehr so gut. Bei Chelsea reißt er auch nichts, ne? Aber gerade die so drei dahinter. Hä? Der spielt so ein Gomez, wie Gomez früher in der Nationalmannschaft, ja, halt, so ein Abfall. Absolut. Aber eben diese massierte Geschwindigkeit und fußballerische Extraklasse dahinter, plus, dass du Dembélé nachschießen kannst, ist für mich das Beste, was du. Ist das absolut Beste, was du dir vorstellen kannst. Junge, Alter, da wird's richtig heiß hergehen hinten bei Mats. Meinst du nicht, dass es... Minus eine Stunde bis zum Anstoß, ne? Dass es mit Matuidi deswegen kommt, wegen Weltmeisterschaft und so, dass er da einfach Dembélé so ein bisschen Vorteil gegenüber hat? Ja, weil der nicht bei der Weltmeisterschaft dabei war. Dembélé hat ja bei der Weltmeisterschaft auch nur das erste Spiel gemacht und danach gar keine Minute mehr gespielt, ne? Irgendwie so war's. Ach, ja. Der war dabei? Okay, dann habe ich habe den ja, ja, gedacht, nee, der war gar nicht nominiert. Der war dabei, aber Dieter Deschamps und Dembélé, keiner kann gut mit Dembélé, scheint so, ne? Ja, außer Aubameyang. Außer Aubameyang, aber weil die denselben Schneider haben. Aber Matuidi spielt eine mega Saison bei Juve und ich kann's beurteilen. Also eigentlich mit Thomas Lemar bei Atletico läuft's da nicht so gut? Nicht wirklich, aber der ist glaube ich im Kader, ne? Ja, ja, der müsste eigentlich dabei sein. Ja, die haben natürlich in der Offensive, da ist natürlich schon die Qual der Wahl da. Also, das ist schon ziemlich geil. Ja, aber gar nicht so schlecht. Also, bis auf den Innenverteidiger, den ich nicht kannte, habe ich ja eigentlich Giroud wäre ich draufgekommen. Aber Matuidi. Aber den Kempembe wird da, glaube ich, ausgesprochen, den kennst du eigentlich auch, der spielt auch bei PSG. Ach, ich meine, da musst du mir vielleicht jetzt helfen. Bayern München hat auch gegen PSG so ein Vorbereitungsspiel bestritten damals. Ja. War das nicht einer, der so mit am auffälligsten war bei Paris? Weißt du das noch? Das kann ich dir nicht mehr sagen, nee. Weil ich bin der ist auch noch ganz, ganz jung, kann das sein? Ja, ja. Oder nicht? Anfang 20, oder lass ihn 22 sein oder maximal 24. Ich verwechsel das jetzt auch gerade. Ich glaube, ich verwechsel das gerade. Ist auch egal. Das ist auch kein Blinder, du. Also wirklich. Ja, ich meine, die Innenverteidiger werden sich wahrscheinlich eh nicht allzu große Sorgen machen müssen. Obwohl, also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Spiel jetzt angehen soll. Ein bisschen würde ich mir wünschen, dass Deutschland so richtig auf die Fresse kriegt, ja, um dieses ganze Ding endlich zu beenden. Aber ich habe das Gefühl, dass selbst wenn Deutschland heute 3-0 verliert, dass das Ding damit nicht beendet ist. Ja, das Schlimme ist, ganz kurz, Chris, wenn ich... Ja, alles. Danke. Ich glaube, das Problem ist dabei, selbst wenn Löw dann jetzt doch vielleicht nach einer Niederlage, die heute meiner Meinung nach sicher stattfindet, die Eier hätte zurückzutreten, würde es das Problem ja nicht lösen. Es würde die Hämorrhoide sozusagen nur eineisen und nicht abreißen. Man würde erstmal mit dem Leuchtstab gucken sozusagen. Genau, und am Ende des Leuchtstabes wären dann, und ich kann es mir richtig bildlich vorstellen, Bierhoff und Grindel, die als Hämorrhoide noch da rumhängen und die lassen sich nicht so einfach abknipsen. Also das Problem ist, müsste an der Wurzel gepackt werden und das wird es nicht. Auf gar keinen Fall. Da reicht kein Gummi, da müsste man veröden. Da müsste man veröden und da müsste man das Arschloch gegebenenfalls auch zunähen. Sagen wir, wie es ist. Und das wird nicht passieren. Und genauso wird das da nicht passieren. Und ich fände es ultra interessant, Löw dann bei den Bayern zu sehen, bei der PK im Bayern-Jogginganzug. Ach, das wäre ein schönes Bild. Aber ja, die Frage ist ja mal, jetzt mal Spaß beiseite, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wer eigentlich das ganze Ding, also für mich steht fest, wenn es hier zum Löw-Sit kommen sollte, dann muss man eigentlich auch Bierhoff mal erstmal bitte irgendwie in die Fresse hauen. Nee, das reicht nicht. Man muss ihn eigentlich vorführen irgendwie. Das würde ich gerne sehen. Nein, das Problem ist, dass wenn die Ära Löw jetzt enden würde, würde Stefan Kunz kommen und es würde so weitergehen wie bisher im anderen Posten. Eben nicht. Deswegen musst du ja Bierhoff, Löw nicht. Und Grindel weg. Kunz hat gestern gesagt, dass er wohl nicht den Posten des A-Nationaltrainer. Aber wir hatten doch in diesem Podcast, wir hatten in diesem Podcast diese Diskussion doch auch schon. Also da musst du mal nicht alles für voll nehmen, was da so kommuniziert wird. Und warum würde es sportlich so weiterlaufen? Das glaube ich nämlich überhaupt nicht. Ich halte sehr viel von Kunz. Ja gut, aber es würde viel dabei weiterlaufen, dass Bierhoff und Grindel im Amt bleiben und einfach nur der Trainer ausgetauscht wird. Die müssten alle gehen. Grindel, Bierhoff, Löw. Weil alle das drei... Das reicht mir nicht. Na, wen willst du noch entlassen? Nee, ich würde die nicht entlassen, ich würde die erschießen. Ja, na, das können wir machen. Aber ich meine, prinzipiell ist es ja so, dass deswegen glaube ich auch nicht, dass es direkt nach diesem Spiel oder jetzt dann in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu so einem Löw-Abschied käme, weil er alle anderen beiden ihren Job mit aufs Spiel setzen müssten. Weil die haben ja diese Entscheidung getroffen, Löw erstens mal den Vertrag zu vergolden und zu verlängern und zweitens ihm dann auch die Möglichkeit zu geben, nach so einem desaströsen Aus bei der Weltmeisterschaft selber über seinen Job entscheiden zu dürfen und dann noch diese alberne Analyse, die es da gab. Das hat man ja eigentlich schon völlig verdrängt, weil die so absurd war. Also das war ja... Die war nicht absurd, das ist wirklich ein gutes Beispiel für Weltfremdheit. Wenn man das im Duden nachgucken will, dann findet man, glaube ich, direkt einen Hyperlink zum Video dieser PK und kann sich dann Löw noch darunter angucken, wie er wirklich auf die PowerPoint und wie schön er nach oben gucken konnte. Und deswegen so. Müssten alle gehen. Es müssten alle gehen, es wird aber nicht passieren. Seien wir auch mal realistisch, es wird nicht passieren. Und das Schlimme ist... Oder meinst du, es wird so ein Dresden-Effekt, dass sie dann einfach geschlossen sagen, wir treten zurück? Wohl kaum, das Schlimme ist doch, wenn der Grindel geht, dann kommt der homosexuelle Lahm und macht das. Ich weiß, jetzt geht's wieder los, ja, schwulenfeindlich, ja, fick deine Mutter. Ist halt so, oder? Nur weil der schwul ist. Ich bin doch nicht schwulenfeindlich, nur weil der schwul ist. Oder? Nein. Ist auch so. Mm-mm. Außerdem hat Joe Rogan was Gutes gesagt in seinem Stand-Up-Programm. Der hat gesagt, es gibt kein Problem damit, wenn jemand schwul ist. Aber es kann dann wohl nicht sein, dass man einfach manche Wörter nicht sagen kann, nur weil irgendjemand sagt, manche Wörter werden nicht gesagt. Dann sagt er, Musicals zum Beispiel sind schwul. Es ist einfach so. Wenn man sagt, ich gehe mit einem Mann, zwei Männer gehen ins Musical, denkt man automatisch daran, dass die schwul sind. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber man denkt es automatisch. Und bei Philipp Lahm, den sehe ich und denke mir sofort, entweder sehr devot oder schwul. Meinst du? Sehr devot ist schön. Ja, so heißt deine Autobiografie irgendwann. Sehr devot. devot, aber schön. Oh, schön. Ricky, toll. Das ist wirklich in meinem Kopf jetzt verankert. Sehr devot oder schwul. So, aber jetzt. Willst du das, Chris? Dass ein Lahm meinst dann du, den meinst Grindel du, Philipp Lahm und Manu Neuer hatten schon mal Sex? Na, ich erinnere da an die großartige FC Bayern München Borussia Dortmund Champions League Finalfolge, als Jerome Boateng und Philipp Lahm, ja, stimmt, Jerome Boateng und Philipp Lahm hinterm FC Bayern München Mannschaftsbus von mir ertappt worden bei Dingen, die ich jetzt hier nicht öffentlich mache. Das stimmt. Und daneben stand noch der Truck von Gringo und der hat aus der Türluke gekackt. Ja. Er hat wieder mal hinter den Truck gekackt, ja. Und ich glaube, da hat sich dran der Lahm später dann verköstigt. Schön. Ist da wahr. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ich möchte auch nicht so einen Lahm dann da sitzen haben als Präsidenten des Fußball. Nein, natürlich nicht. Ich habe schon ein Problem damit, einen neuen Trainer zu finden. Einfach nur jemand, der Löw beerbt. Einen vernünftig neuen Trainer. So, gibt nur eine Wahl für die Zukunft und die ist Kloppo irgendwann. Für mich ist Hannes Wolf. Ich sag's, wie es ist. Ich würde Hannes Wolf nehmen. Das kannst du nicht bringen. Gibt's noch irgendwo was in anderen Kosmos für dich im Moment außer Stuttgart? Ist für mich ein fantastischer Fußballtrainer, der bewiesen hat, dass er mit jungen Spielern Erfolg haben kann, was aufbauen kann. Das ist too much im Moment. Der hat halt in Dortmund eine hervorragende Jugendarbeit geleistet. Der hat beim VfB Stuttgart danach mit jungen Spielern direkt was aufgebaut, ist Meister geworden in der zweiten Liga. Also ich finde, und er steht ja auch auf der DFB-Liste mehr oder weniger, weil er wurde ja vom DFB zum Trainer des Jahres 2017 gewählt. Also auch da scheint ja schon eine gewisse Wertschätzung vorhanden zu sein. Wann gab es denn das mal, dass ein entlassener Trainer zum Trainer des Jahres gewählt wurde? Es gibt nur solche einzigartigen Sachen gibt es nur noch in Stuttgart. Tja, und beim DFB, da haben sich zwei gefunden, glaube ich. Ja. War ja immer schon auch so, dass die Aushängeschilder des DFBs kamen hier schon immer aus Stuttgart, wie Meier Borfelder und so. Hm? Und seine Tochter, die geile Drecksau. So, ja. Aber also das wäre für mich so jemand, Hannes Wolf, könnte ich mir wirklich vorstellen. Ich verstehe aber, dass die meisten, Chris, da gebe ich dir recht, man könnte das der Öffentlichkeit nicht verkaufen. Die würden durchdrehen. Ja, das verstehe ich. Auch so. Aber ich hätte kein Problem damit, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und ansonsten wird es dann schon schwierig und dann bist du auch bei so Namen wie Arsene Wenger plötzlich. Ich fand es nämlich schon sehr merkwürdig, dass er jetzt in letzter Zeit häufig zum Thema DFB und so gefragt wurde, also zur aktuellen Leistung und so. Komm, ich schüttel's gerade. Jetzt kommt, ich warte nur drauf, dass Pocho Sinne, den sie dann sagt. Das wäre super mutig, würde aber nicht passieren. Aber haltet ihr Arsene Wenger nicht für theoretisch möglich? Nein. Nein. Sag mal du einen Namen, Chris. Entschuldigung, ja. Mir fällt keiner ein. Wir haben darüber schon eine Sendung gemacht. 99,1%, es wird Stefan Kuntz. Aber er hat doch gesagt, er würde es nicht machen. Aber kannst du es auch sagst verkaufen. Es so. Na, natürlich kannst, doch, kannst du es verkaufen. Doch, kannst du. Stefan Kuntz ist doch auch so eine Memme. Ich will das. Gut, das hat doch damit nichts zu tun. Sie stellen sich einfach nach vorne und sagen, wir haben einfach bei uns nachgeguckt. Aber und der da war doch einer, den haben wir da genommen. Adolf Potschur, sei mal ruhig. Der liefert doch nicht ab. Natürlich liefert er mit der U21 ab. Ja, natürlich, ab. Der das profitiert doch da noch vom Rubisch. Ach, du jetzt Scheiße. Fick dich doch. So ein Quatsch. Was habt ihr denn jetzt auf einmal gegen den Kunz? Ich hab doch nichts gegen den. Ich sag doch nur, dass es die logische Nachfolge ist. Ist er für mich auch. Ich hab doch keine Wertung gemacht. Der soll's auch machen. Ich halte von dem jetzt irgendwie nicht so viel. Ja, aber dann sag du mal einen. Ich sag Kunze. Ja, ist auch der hat da erst fünf Spiele gemacht, sehe ich hier gerade als Coach. Ja, das macht es natürlich unmöglich, dass er kommt, das stimmt. Nee, das macht es natürlich nicht, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Aushängeschild, als wenn du jetzt so 30 Spiele lang die U21 betreut hast. Ich meine, vor allem gegen was für Vögel hat er denn da gecoacht? Hier gegen, da gibt es ja Länder, die gibt es gar nicht mehr, nur Norwegen, Elfenbeinküste war jetzt Irland, erst, Dänemark, das war Mexiko, alles stark. Kosovo. Und da haben sie nur 0 gespielt. Dass du da also, lebendig rauskommst, das ist schon mal eine Leistung. Israel. Ja. Außerdem kriegst du ja keine Gegentore im Gegensatz zu Löw. Reicht doch schon. Da müssen wir ja ständig in Krisengebiete reisen, nur damit er Erfolg hat. Das geht nicht. Also, nein, aber es wäre die es wäre diese Lächel und weiter so Theorie, dass ich Grindel links, Bierhoff rechts und in der Mitte Kunz mit diesem Fotoshooting sehe, wo diese Lichter vom Blitz nur zu hören sind, dieses tak tak tak tak tak tak. Ich hätte gern so ein Gefühl wie das, was man jetzt hatte, als Favre in Dortmund präsentiert wurde. Weißt du, so dieses, das ist der Mann, der richtige Mann, der jetzt da anpackt. Das kannst du nur mit Kloppo erreichen und kommunizieren mit der Gesellschaft. Ja, das macht er in 100 Jahren nicht. Tuchel. Der fängt dann nie jetzt an. Ach, als Tuchel. Trainer. Den will ich auch nicht. Kloppo. Das ist auf Tuchel, lange Distanz. Tuchel wäre auch eine Ansage gewesen. Das Einzige, was wir als Nationaltrainer. Nach der Weltmeisterschaft wäre Tuchel eine Ansage gewesen. Ich sag noch einen. Sag mal. David Wagner. Also dann wird es eher Hannes Wolf. Du hast da halt auch ein Problem, dass man, dass, wie es halt immer ist bei solchen großen Verbänden, da werden keine Götter neben den eigenen Göttern erlaubt. Ja, das ist auch wirklich so, ja. Da wird ja auch niemand direkt so aufgebaut oder so, dass du das Gefühl hast, dass es da mal einen Wechsel an der Spitze geben könnte. Aber das gab's, wenn ich jetzt gerade so direkt darüber nachdenke, bei anderen Nationalmannschaften natürlich auch nicht. Da wird halt auch ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass Frankreich direkt den Deschamps aus dem Hut gezaubert hat, sondern die mussten ja auch erstmal durchs, wie hieß der nochmal? Blanc-Tal. Laurent. Gehen da. Wie hieß denn der? Laurent Blanc. Laurent Blanc, genau. So. Alle ja, blau aber, wie wir. Aber ich fische macht da. Macht er auch einen Blauschimmelkäse? Siehst du, wenn ich. Das war doch Chris, ich weiß nicht. Ja, aber weißt du, der kann ins Mikrofon furzen, der kann rülpsen, das ist, hat dann mehr Niveau, als wenn ich mal einen Wortwitz mache. Du blöde Sau, was denkst du eigentlich, wer du bist? Jetzt hörst du dich gerade an wie Mats Hummels. nee, weißt du, wie er sich anhört? Wie Micky Beisenherz. Boah, jetzt reicht's. So, jetzt reicht's. Kennst du das von jetzt macht er wirklich einen Stand-up gerade. Mutter sucht Tauschfrau oder wie das heißt. Ja, ja. So, jetzt rede ich. Halt, stopp. Genau, halt, stopp. Jetzt rede ich. Schön. Ja, es gibt im Endeffekt. Komm, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt will ich mal eine ehrliche Meinung von euch beiden. Wenn morgen der Grindel sagt, Leute, es hat ja alles keinen Sinn mehr, wir melden unsere Nationalmannschaft ab. Wäre irgendjemand von euch enttäuscht? Nein. Jetzt mal ohne Scheiß, weil ich schwöre dir, es wäre. Ich würde es für einen bold Move halten, um ehrlich zu sein. Es wäre mir scheißegal. Wenn wir ab nächster Woche keine Nationalspiele mehr bestreiten, Nationalmannschaftsspiele, das wäre mir sowas von scheißegal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Dieser ganze Quatsch da mit diesem Kasperhaufen da, das kann ich, ich ertrage das nicht mehr. Ich hatte würde es sowieso das schöner finden, es gibt noch einen 8. UEFA-Wettbewerb, wenn es geht. Ja, ich hatte für den jeweils 13. Der alle Absteiger, dass die noch nein, mal europäisch jeweils der 13., um zu zeigen, dass die 13 keine Unglückszahl ist, präsentiert bei Coca-Cola. 13 Cup, the 13 Cup. Ich hatte mal mit einem Kumpel vor einigen Wochen ein makaberes Gespräch. Oder 7-Up Cup, dass immer der Siebtplatzierte Entschuldigung ist. Oder die von 7 nach oben. 7-Up. Ja, Champions League, das hätte man doch so vermarkten können, Mann. Champions League ist völlig falsch. 7-Up wäre es gewesen. Ach, naja. Jetzt aber, Chris. Cola Zero, da spielen die ohne Punkte. Nee. Man kann das viel besser vermarkten, alles. Was passieren würde. Erst Dortmund-Fan und wir haben uns mal gedacht, wenn mal, gab es ja schon mal den Vorfall, ne? Dass meine Mannschaft abstürzt mit dem Flugzeug und die ganze Mannschaft tot wäre. Mhm. Was das in mir auslösen würde, wie würde ich reagieren? Ich würde es auf jeden Fall erstmal mitbekommen, ich würde es auch registrieren, ich wäre auch nicht, würde mich auch nicht freuen. Aber da würde ich mir denken, guck's halt anderes. Also um auch den Film Überleben nochmal da an den Tag zu bringen, ich glaube, dass Franck Ribéry zuerst seine Mitspieler essen würde. Also wenn das bei Bayern München passieren würde, würde ich persönlich erstmal an natürlichen Tod glauben. Also das wäre das Erste, was ich jetzt würde denken, okay, die sind an Altersschwäche gestorben. Und dann wäre ich schon überrascht, dass alle bei so einem Flugzeugunglück sterben. Da wäre ich schon, vor allen Dingen der Robben mit seiner mit seinen Bionic-Knochen, die er da eigentlich hat. Der ist unbreakable, stoppen. Oder? Der ist wirklich unbreakable. Bionic 6. Ja, Bionic Robben, der müsste eigentlich das Flugzeug, der Bionic Robben. Ja, der müsste das Soll Flugzeug, ich euch mal, wenn es runterfällt, eigentlich stoppen können, wie so ein Superheld, wie so ein Iron Man, müsste das eigentlich festhalten. Du mit so einer Superheldenlandung meinst du auch und so, ne? Ja. Wie sicher kommen wir in den Knast, wenn ich 10 Sekunden eines Songs den Anfang spiele? Nee, da kommst du nicht in den Knast. Du darfst im Podcast Musik durchaus anspielen. So, und zwar am Samstag in der Shisha-Bar gehört und ich dachte, ich höre nicht richtig. Weil es gibt wirklich noch große Künstler, die aus Bayern kommen. Hört bitte ganz genau hin. Jetzt. Ich hab gelacht im Du-Mann Live. FC Bayern Munich. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Entschuldigung, ich wollte einfach nur mal teilhaben an meinem. Das war schön, oder? Das war übrigens Kurdo mit Yassalam, Yassalam. Ja. Und da wird auch ganz oft über Franck Ribéry abgefeiert. Ich höre nur noch Haftbefehl. Ich bin großer Haftbefehl-Fan. Hafti? Nur noch Hafti? Ich höre ganz viele Haftbefehl-Songs, weil ich denen seine Texte wirklich manchmal für sehr, das sind Geniestreiche teilweise. Ey, gleich mal, dann habe ich für 187 Straßenbande. Ja. Ich hab. Ist gerade mein Lieblingslied hier von Hafti. Chris ruft gleich seinen Kumpel an und denkt, er soll mal wieder vorbeikommen zum Shisha-Rauchen, wa? Ich liebe Haftbefehl-Texte. Großer Fan. Ey, ich stelle mir das so geil vor, mit euch drei Shisha rauchen. Was würdet ihr rauchen? Kiffen, würde ich nur. Nee, sag mal jetzt im Ernst. Ich kiffe würdet nur. Würdet ihr mir sagen, was für Geschmäcker ihr mögt und ich berate euch? Würdet ihr eure 8 Euro, die ihr für diese Shisha investieren würdet, würdet ihr mir in meinen Schoß legen? Moment, Chris, du müsstest mir erstmal erklären, was, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe noch nie Shisha geraucht, weil ich wüsste gar nicht, nach was ich da suchen muss. Muss das jetzt süß schmecken oder salzig oder was? Naja, du, also. Kommt auf deine Palette an erstmal, ne? Es kommt erstmal auf die Palette an. Ich mag Kaffee. Immer Kaffee mag ich also, zum Beispiel. Also, es gibt tatsächlich, bestelle ich bei mir in meiner Shisha-Bar nicht mehr, weil ich gehört habe, dass das Reinigen danach eine absolute Katastrophe ist und ich einfach die da inzwischen so gerne mag, dass ich denen die Mehrarbeit nicht aufzwingen möchte. Es gibt Cappuccino-Tabak mit Milch in der Bowl. Bloß kein Cappuccino. Ich hasse Cappuccino. Ist für mich ein absoluter Nuttenmove, wenn man sich Cappuccino bestellt. Das ist so, da bestellst du dir einen Kaffee und kippst Milch rein, du dummes Schwein. Man bestellt sich keinen Cappuccino mit diesem scheiß Schaum. Und wenn ich einen Cappuccino kriegen würde, wo ein Herz drin wäre oder ein Bärchen, würde ich das Original der Bedienung in die Fresse hauen. So eine Scheiße. Kein Mensch will irgendwie ein Bärchen oder so in den Cappuccino-Schaum. Ich hatte am Samstag in meinem Cocktail eine Nudel. Ja, das habe ich gesehen. Auch gesehen, ja. Fand ich direkt wurde es inflamed. Zu Recht von so einem Umweltbehörde auf Twitter. Ja, natürlich, irgendwo muss man ja anfangen, Chris. Ja, ist ja richtig. Bist du geflankt worden, echt? Ja, ich hab mich aufs Maul gehauen. Da soll man nachdenken darüber, wie das eigentlich ist, dass er hier mit dem Plastikbecher rumläuft. Mit dem Plastikbecher, Mann. Deswegen komme ich immer mit so einem alten Tetrapack, den habe ich noch vom Schulhof, wo ich 14 war. Seitdem habe ich ihn aufgehoben. Ich habe auch mal eine Thermoskanne dabei und lass ich mir mal ein Bier reinschütten. Schmeckt gut. Wo es nur geht. Ja. Und die Nudeln, die finde ich super. Geile Idee. Das ist eine super Idee, ja. Komm, Dieter der Woche, dann gehen wir Fußball gucken. Also erstmal müssen wir mal im Podshow. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich noch irgendjemanden vergessen habe. Was? Also, der Neon René, der Wolf Schneider, Reschke und die Alternative DFB 11. Haben wir alles abgearbeitet, das ist gut. Dann kommen wir jetzt zum Dieter der Folge 30. Zur Auswahl standen Podshow, Patrick Herrmann, Claudio Pizarro. Gewonnen hat Podshow, Glückwunsch, Podshow. Ja, vielen Dank. Ich. Danke. Also Chris hat gewonnen, aber Pocho hat gewonnen. Pocho hat gewonnen. Das ist die Hauptsache. Ich trage die Krone. Das Problem ist, ich bin Letzter geworden und somit direkt auf die Fresse gefallen nach einer richtig guten Streak. Und das Schöne ist, dass man als Letzter den ersten Nominierten bekannt geben darf. Aber heute ist es enorm schwierig, weil für mich zwei auf der Hand liegen. Zum einen natürlich hier oft gescholten Mats Hummels für seine Schwachmaten-Aussagen. Auf der anderen Seite hätte es aus meiner Sicht jetzt wirklich Joachim Löw verdient. Und davon, ich möchte schon, ja doch, ich nehme den Yogi, weil er ganz einfach auch... Du Penner, ich hasse deine Mutter. ja, naja, gut, da kann jetzt aber meine Mutter am wenigsten dafür, dass ich einen Yogi nehme. Scheiße, Mann. Nichtsdestotrotz muss ich ihn nominieren, weil ich gehe davon aus, dass Joachim Löw nicht mehr allzu lange Bundestrainer ist. Ich hoffe einfach mal. Und dann gibt's vielleicht keine Möglichkeit mehr, ihn zu nominieren. Bei Mats Hummels bin ich mir relativ sicher, dass der uns noch eine Weile erhalten bleibt. Ja, und wenn nicht, dann ist es auch egal. Deswegen, mein Nominee ist Yogi Löw für die ganze Kacke, die er da so erzählt und spielen lässt. Also, Chris, nee, stimmt, das ist ja Potsch. Mensch, das ist ja völlig verwirrend hier. Ich bin hallo, ganz ruhig hier, ganz ruhig. Also, wenn du ihn jetzt nicht als deine zweite Wahl genannt hättest, hätte ich vielleicht Mats Hummels genommen. Schon von vornherein. Aber da du ihn jetzt schon so doll beschrieben hast, kann ich darauf nicht eingehen, weil es dann wirkt, als hätte ich es von dir geklaut. Ist der Typ irre. Und darum gehe ich auf meine zweite Wahl. Und zwar hat die sich heute ergeben, nämlich dadurch, was richtig schlimm ist, was manchmal so nur dahergesagt wird, ist, dass Ehre ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema ist. Haftbefehl. Oh, Al-Mas, Yisselam, Yisselam, wollte ich auch gerade sagen, ja. Und ich sag, wie es ist, wer keine Ehre hat und was sich jetzt noch mehr rausgestellt hat. Ist eine Nutte. Ein Hund, ist ein Hund. Pass auf, ich habe immer die Klappe gehalten, wenn Leute über ihren Dieter gesprochen haben. Ist ja schon hier, gut, Pocho, jetzt bleib doch mal ruhig. Jetzt werde ich in Zukunft halt nur noch bei euch dabei. So. Pass mal auf. Also, ja, so nicht, ja. Du kriegst eine Schelle, du bist hässlich. So wie mit dem Duktus kriegt Potscho bald eine Radio, eine Morning-Sendung bei KISS FM. Meine Güte. Pass mal auf. Jetzt Potscho. So. Und schwarzer Afghane. Also, da kam dann die zweite Sache für mich raus, dass Ehre eine ganz wichtige Sache ist und ich wirklich finde, dass wenn sich jemand total ehrenlos verhält, das wirklich, das muss man einfach in die Öffentlichkeit tragen und darum bekommt diese Woche die Nominierung für mich, weil die Leute auch wirklich spontan entscheiden nach dem Namen, der da nominiert wird und uns gar nicht zugehört haben, vielleicht, ist meine Nominierung Donald Trump, der sogar für Wettschulden zu blöd ist, diese einzuhalten. Meine Nominierung der Woche für den Dieter der Woche ist Dieter Donald Trump. Jo. Boah, du will einfach nie gewinnen. Er will es einfach nicht. Nun, es gibt nur eine Wahl. Natürlich, Jogi Löw wollte ich niemals nehmen. Ich finde, das ist ein absolut akkurater Typ. Entweder. Ich finde nicht, hier unpassenden Kommentar einfügen. Hier unpassenden Kommentar einfügen. Nee, ich wollte nur... Nun, über ja, unprofunde wollte ich nur da unterbrechen die kurz. Das wollte ich nur mal kurz... Super, einfach ich liebe an mir. Ich wollte hier nur mal anmerken, dass ich... Man merkt ganz klar, dass diese Aussagen gegenüber... Emanzen-Pocho. Dass es ein Muttertier, ein Labrador-Muttertier ist, das nagt schon stark an ihm. Deswegen versucht er sich heute in dieser Sendung zu emanzipieren, um mit besonders unpassenden Kommentaren... Man nennt es auch Sendung den Pochoismus. Erst haben wir dieses Allzeithoch an Downloads eben durch... Den Auftritt von Ricky bei Max vom Ost oder aus dem Osten. Das muss man mal sagen. Herzlich willkommen den 50 neuen Hörern hier bei Dieter. Hallo. Und ich weiß nicht, warum Pocho diese großartige Arbeit von Ricky, der natürlich mit seinem Pick Yogi Löw alles Glück der Welt verdient hat, aber warum er das so torpediert, das verstehe ich nicht. Mhm. Und mit Donald Trump natürlich einen sehr, sehr schieben Pick genommen hat. Warum Donald Trump? Ja. Der Gag ist erzählt. Niemand sollte mehr irgendwas Donald Trump geben. Ja, genau. Ja? Schlag dich auf die Seite von Donald Trump. Damit wirklich, da haust du dir wirklich Sympathien mit rein, Alter. Oh, ich freue mich so auf Februar. Ich schlag mich auf die Seite von Donald Trump. Ich sage nur, dass es besser wäre für alle Menschen auf der Welt. Ich sage nur, dass es besser wäre für alle Menschen auf der Welt und gerade für unsere tollen Dieter-Cast-Hörer, einfach Donald Trump auf ihn zu scheißen. Und ihm einfach keine Beachtung zu schenken. Denn auch ein negativer Award, wie es der Dieter der Woche ist, gibt ist diesen... Ach, das ist ein negativer Award, weil ich ihn gewonnen habe. Oder? Also wählt nicht Donald Trump, denn es macht keinen Sinn. Jogi Löw macht noch viel weniger Sinn. Also Leute, es gibt nur eine Wahl und das ist der Lügenbaron. Michael Reschke. Das, was er beim Montora-Pass vom Zaun gebrochen hat, ist für mich an... Ich sehe so einen Rechner auf der Kanonenkugel, ehrlich. Ist für mich eine Unverschämtheit. An Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten, nicht ohne Grund, hat der Lügenbaron Michael Reschke in dieser heutigen 31. Dieter-Ausgabe einen großen Platz. Hingegen, Donald Trump hatte heute nicht wirklich seine große Screentime, kann ich mich erinnern. Und auch Jogi Löw wurde mit Missachtung. Bla bla. Um jetzt zum Ende zu kommen, auch wir wählen morgen um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit den Dieter der Woche. Und wir alle wissen, es macht wirklich nur eine Wahl Sinn. Denn Michael Reschke, der Lügenbaron. Ricky, können wir bitte Lügenbaron dahinter schreiben? Nein, wir machen Michael Reschke und ihr könnt abstimmen ab morgen 15.30 Uhr at Dietercast. Das ist wirklich ein infantiles Verhalten von Podcast, kenne ich so gar nicht. Ich habe keine Bitte. Sollte ich nächste Woche in der Hirnchirurgie liegen, Dienstag, möchte ich, dass trotzdem der Dieter der Woche fair ausgewertet wird. Sollte mein Pick gewinnen, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich dann vielleicht nochmal mit einem Extralob gewürdigt werde. Und gleichzeitig möchte ich dann schon mich, sollte ich wirklich in der Hirnchirurgie liegen, möchte ich mich schon selber nominieren für nächste Woche. Boah, eine Selbstnominierung. Das ist dann der erste Dieter der Woche. Das ist erste, dann wäre es der erste Dieter der Woche Sieg, der posthum verliehen wird. Ja, also nur damit ihr es hier als erstes gehört habt. So. Nicht, dass dich noch jemand vorher von den anderen nominiert, ne? Ja, musst das du, ist schon. Musst du dein Recht auf deinen Namen doch mal direkt gebrauchen. Sollte das passieren, nehme ich die Wahl nicht an. So, jetzt, ist die Name dann müssen wir noch einen Titel finden. Also. Fußball. Das habe ich nicht verstanden. Wir haben noch nie so viel über Fußball in diesem Podcast geredet wie heute. Thema Fußball. Finde ich super. Also direkt am Anfang, finde ich, hat der Marc auch im Chat richtig geschrieben, diese Sendung muss eigentlich Podfather heißen. Der Podfather. Ist natürlich ein smart Move, weil man das auch so, man könnte es so darstellen mit so einem Marionettending wie beim Godfather. Ja, sowas nicht so ein Scheiß. Halt mal die Fresse, Mann. Ja, also dann gibt's. Also wenn hier ist niemand smart, Potscho. Dann gibt's sehr devot oder schwul. Nee, devot, na, einfach nur devot oder schwul würde mir schon reichen. Nein, nee. Sehr oder, devot. Oder mir fällt noch ein Name ein, Dieter.de, Dietercast 31, Doppelpunkt Potscho der Nazi. Ja, nee, so weit bin ich noch nicht. So, warte mal die Diagnose am Donnerstag ab. Kann sein, dass ich dann. Rickys letzter Auftritt, Rickys letzte Folge. Diagnose tot. Nackig. Diagnose tot. Bei Yannick Robben geht ein bisschen unter, oder? Kriegst du so zurück. Bei Yannick Robben finde ich auch stark. Dann haben wir noch Pochoismus, den habe ich mir auch noch hier mit reingeschrieben. Aber der Pocho hat ja schon einen Folgentitel. Der hat einen Folgennamen, der hat schon Dieter der Woche, der hat schon alles. Ich habe alles schon. Den müssen wir was Anti-Pocho-mäßiges eigentlich nehmen. Anti-Pocho-eskes, ne? Der Podfaser nicht Ricky Pocho. Ohne Pocho. Was? Chris und Ricky ohne Pocho. Ich war doch dabei. Sehr devot ohne Pocho. Heute ohne Pocho. Also pass auf. Dann habt ihr ja gar keinen Download mehr. Also pass auf, jetzt stehen jetzt hier zur Auswahl. Fußball, der Podfaser, sehr devot und Bionic Robben. So. Devot aber schwul. Warum geht das denn nicht? Ja, devot aber schwul, ist das toll. Macht ja keinen Sinn. Wenn dann devot oder schwul, so wurde es ja gesagt. Devot oder schwul, ich bin für den Podfaser. Ich tendiere da ich auch hin. Ich finde den Podfaser jetzt nicht so berauschend. Ja. Ja, bist aber 2-2 in Unterzahl, also bist du out. Also für mich ist devot oder schwul raus. Dann bleiben noch Bionic Robben, Fußball und der Podfaser. Aber schon wieder ein Bayern-Spieler im Titel nach der letzten Ausgabe. Da ist es von FCB. Fußball finde ich schon mega gut. Und wir hatten schon Autotacker Lewandowski, das haben wir auch nicht vergessen. Ja, also irgendwann ist auch gut mit dem Scheiß. Dann bleibt also noch Fußball und der Podfaser. Machen wir den Podfaser, aber man muss nach... retrospektiv sagen, der beste Podcast-Titel 2018 ist und bleibt Capital Brazzo. Das war wirklich der beste Name. Ja. Wir machen Podfaser. Der Ricky, guck mal, der ist richtig verlegen, weil er weiß, dass er Donnerstag Hirntumor hat. Mhm. Wie scheiße es wäre, wenn er wirklich einen hat. Wenn ich wirklich einen habe, wäre es echt scheiße, aber gleichzeitig wäre es dann auch wahrscheinlich so, dass mir es keiner glauben würde. Ja, kennst du die Geschichte von dem Jungen, der immer Hilfe Wölfe ruft und lacht, ne? Ja, in Wolfsburg. Kennt ihr die Geschichte? Trifft ein Wolf, Wolf im Wald. Ja, das hat der Hallo Wolf. Denkt der Wolf, sicherlich. Ja, sicherlich. Ah, das ist ein Wolf. Ja. Trifft ein Mann im Wald. Denkt der Mann, Massenmörder. Denkt der Mann sicherlich, er ist ein Kinderficker. Ja. Ist so, Dieter Cup. Ja. So, mit diesem, tschüss. Ja, ich kann mich diesen tragischen Worten nur anschließen. Du hast doch schnell einen Link geschickt. Unter Umständen, nee, ich habe eine interne Information verschickt. Ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hören. Da wünschen wir es uns aber. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das ist, glaube ich, das falsche Lied. Ich wollte was Trauriges spielen. Ja, aber auch gut. Na gut. Oh! Zack! Maya Angel Rotschild Theorie! Das ist ein schönes Lied. Herkunft Frankfurt am Main, kennst du ihn? Kennst du ihn? Der Boss, der Boss, ey, Alter! Jetzt geht's los, halt dich fest, Mann. Ich distanziere mich von der Musikwahl dieses Projektes. Oh, das ist schön. Shoutouts gehen raus an Pocho. Ja, man muss ihn einfach lieben, den Haftbefehl. Ja. Er ist einfach ein großer Künstler unserer Zeit. Das ist funny, cause it's true. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.